Sie hören Über Tyrannei. 20 Lektionen für den Widerstand. Von Timothy Snyder, gesprochen von Ulrich Mattes. Ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck. Getäuscht worden zu sein, ist in der Politik keine Ausrede. Leszek Kowakowski. Prolog. Geschichte und Tyrannei. Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir können aus ihr lernen. Als die Gründerväter über die amerikanische Verfassung diskutierten, zogen sie Lehren aus der ihnen bekannten Geschichte. Aus Sorge, die demokratische Republik, die sie im Sinn hatten, könnte zusammenbrechen, sahen sie sich genau an, wie antike Demokratien und Republiken zu Oligarchien und Imperien verkommen waren. Wie sie sehr wohl wussten, hatte Aristoteles davor gewarnt, dass Ungleichheit zu Instabilität führe, während Platon der Überzeugung war, dass Demagogen die Meinungsfreiheit missbrauchten, um sich zu Tyrannen aufzuschwingen. Indem sie das Recht zum Grundpfeiler der Demokratischen Republik machten und ein System der Checks and Balances installierten, wollten die Gründerväter das Übel vermeiden, das sie, wie die antiken Philosophen, als Tyrannei bezeichneten. Sie dachten dabei an die Machtübernahme durch eine Einzelperson oder eine Gruppe oder daran, dass die Regierenden das Gesetz zum eigenen Vorteil umgingen. In den politischen Debatten in den Vereinigten Staaten ging es danach häufig um das Problem der Tyrannei innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, der Tyrannei gegen Sklaven oder Frauen zum Beispiel. Es ist somit gute Tradition, dass wir Amerikaner einen Blick in die Geschichte werfen, wenn unsere politische Ordnung bedroht scheint. Wenn wir heute in Sorge sind, das amerikanische Experiment könnte durch eine Tyrannei gefährdet sein, können wir dem Beispiel der Gründerväter folgen und die Geschichte anderer Demokratien und Republiken betrachten. Die gute Nachricht dabei ist, dass wir uns nicht auf das antike Griechenland oder das alte Rom beziehen müssen, sondern über Beispiele verfügen, die jüngeren Datums und von größerer Relevanz sind. Die schlechte Nachricht ist, dass die Geschichte der modernen Demokratie eine des Verfalls und des Untergangs ist. Seit die amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit gegenüber der britischen Monarchie erklärten, die den Gründervätern tyrannisch erschien, hat die europäische Geschichte drei große demokratische Momente erlebt: nach dem Ersten Weltkrieg 1918, nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 und nach dem Ende des Kommunismus 1989. Viele der Demokratien, die an diesen Wegmarken begründet wurden, sind gescheitert. Und zwar unter Umständen, die in mancherlei Hinsicht in unseren ähneln. Geschichte macht uns vertrauter und sie kann eine Warnung sein. Am Ende des 19. Jahrhunderts, genauso wie am Ende des 20. Jahrhunderts, weckte die Ausweitung des Welthandels Fortschrittshoffnungen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, genauso wie am Anfang des 21. Jahrhunderts, wurden diese Hoffnungen durch neue Vorstellungen von Massenpolitik in Frage gestellt, in denen eine Person oder eine Partei für sich in Anspruch nahm, den Willen des Volkes unmittelbar zu repräsentieren. Die europäischen Demokratien brachen in den 1920er und 1930er Jahren zusammen und mündeten in rechten Autoritarismus und Faschismus. Die 1922 gegründete kommunistische Sowjetunion dehnte ihr Modell in den 1940er Jahren auf Europa aus. Die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt uns, dass Gesellschaften zerfallen, Demokratien untergehen, moralische Werte zusammenbrechen und ganz gewöhnliche Menschen plötzlich mit einer Schusswaffe in der Hand an Todesgruben stehen können. Es wäre für uns Heutige ganz gut, wenn wir verstehen würden, warum das so war. Der Faschismus wie der Kommunismus waren Reaktionen auf die Globalisierung, auf die tatsächlichen und vermeintlichen Ungleichheiten, die sie schuf, und auf die offenkundige Hilflosigkeit der Demokratien, etwas dagegen zu tun. Die Faschisten lehnten die Vernunft im Namen des Willens ab und sie leugneten die objektive Wahrheit zugunsten eines glorreichen Mythos, der von politischen Führern beschworen wurde, welche behaupteten, dem Volk eine Stimme zu geben. Sie gaben der Globalisierung ein Gesicht, indem sie behaupteten, deren komplexe Herausforderungen seien Folge einer Verschwörung gegen die Nation. Die Faschisten regierten ein oder zwei Jahrzehnte lang und hinterließen ein intaktes geistiges Vermächtnis, das heute mit jedem Tag an Relevanz gewinnt. Die Kommunisten herrschten länger, fast 70 Jahre in der Sowjetunion und mehr als 40 Jahre in einem Großteil Osteuropas. Ihr Herrschaftsmodell war das einer disziplinierten Parteielite mit einem Monopol auf die Vernunft, welche die Gesellschaft gemäß angeblich feststehender historischer Gesetzmäßigkeiten in eine sichere Zukunft führen würde. Wir könnten versucht sein zu glauben, unser demokratisches Erbe schütze uns Amerikaner automatisch vor solchen Gefahren. Doch dieser Reflex ist fehl am Platze. Vielmehr müssen wir dem Beispiel der Gründerväter folgen und die Geschichte in den Blick nehmen, um die tieferen Ursachen der Tyrannei zu begreifen und angemessene Antworten darauf zu finden. Wir Amerikaner sind heute nicht klüger als die Europäer, die im 20. Jahrhundert erleben mussten, wie die Demokratie dem Faschismus, dem Nationalsozialismus oder dem Kommunismus wich. Unser einziger Vorteil ist der, dass wir aus ihrer Erfahrung lernen können. Dafür ist es jetzt an der Zeit. Dieses Buch präsentiert 20 Lehren aus dem 20. Jahrhundert, angewendet auf die heutige Situation. Eins, leiste keinen vorauseilenden Gehorsam. Einen Großteil seiner Macht erhält der Autoritarismus aus freien Stücken. In Zeiten wie diesen denken Individuen im Voraus darüber nach, was eine repressivere Regierung möglicherweise will und dienen sich ihr anschließend an, ohne gefragt worden zu sein. Ein Bürger, der sich auf diese Weise anpasst, lehrt die Macht, wie weit sie gehen kann. Vorauseilender Gehorsam ist eine politische Tragödie. Vielleicht wussten Herrscher zunächst gar nicht, dass Bürger bereit waren, diesen Wert oder jenen Grundsatz zu verraten. Vielleicht verfügte ein neues Regime anfangs gar nicht über die direkten Mittel, um die Bürger auf die eine oder andere Weise zu beeinflussen. Nach den Wahlen in Deutschland 1932, welche die Voraussetzungen für die Machtergreifung der Nationalsozialisten schufen, oder den tschechoslowakischen Wahlen im Jahr 1946, aus denen die Kommunisten siegreich hervorgingen, war der nächste entscheidende Schritt vorauseilender Gehorsam. Weil sich in beiden Fällen genügend Menschen freiwillig in den Dienst der neuen Führung stellten, merkten Nazis und Kommunisten gleichermaßen, dass sie rasch einen vollständigen Regimewechsel in Angriff nehmen konnten. Die ersten leichtfertigen Akte der Anpassung ließen sich dann nicht mehr rückgängig machen. Anfang 1938 hatte Adolf Hitler seine Macht in Deutschland ausreichend gefestigt und drohte nun damit, das benachbarte Österreich zu annektieren. Nachdem sich der österreichische Kanzler Hitlers Druck gebeugt hatte, war es der vorauseilende Gehorsam der Österreicher, der über das Schicksal der österreichischen Juden entschied. Lokale österreichische Nationalsozialisten schnappten sich Juden und zwangen sie, die Straßen auf Knien zu schrubben und von den Symbolen des unabhängigen Österreichs zu befreien. Entscheidend aber war, Menschen, die keine Nazis waren, sahen diesem Treiben mit Interesse und Belustigung zu. Nazis, die Listen über jüdischen Besitz geführt hatten, raubten, was sie nur konnten. Entscheidend aber war, andere, die keine Nazis waren, machten bei diesem Diebstahl mit. Die Philosophin Hannah Arendt erinnerte sich. Aber als die Deutschen ins Land einmarschierten und die nichtjüdischen Nachbarn mit Überfällen auf jüdische Wohnungen anfingen, da begannen österreichische Juden, Selbstmord zu verüben. Der vorauseilende Gehorsam der Österreicher im März 1938 lehrte die oberste NS-Führung, was möglich war. Daraufhin richtete Adolf Eichmann im August 1938 die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien ein. Im November 1938 organisierten die deutschen Nazis nach dem österreichischen Vorbild vom März das landesweite Pogrom, das als Reichskristallnacht in die Geschichte einging. Als die Deutschen 1941 in die Sowjetunion einmarschierten, entwickelte die SS aus eigener Initiative Techniken des Massenmords, ohne konkrete Befehle dazu erhalten zu haben. Die SS-Männer glaubten zu wissen, was ihre Vorgesetzten wollten, und führten vor Augen, was möglich war. Das war weit mehr, als Hitler gedacht hatte. Ganz am Anfang bedeutet vorauseilender Gehorsam, sich instinktiv, ohne groß darüber nachzudenken, an eine neue Situation anzupassen. Tun so etwas nur Deutsche? Der amerikanische Psychologe Stanley Milgram, der sich mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten beschäftigte, wollte zeigen, dass es eine spezifische autoritäre Persönlichkeit gab, die erklärte, warum sich die Deutschen so verhalten hatten. Er entwickelte ein Experiment, um seine These zu überprüfen, erhielt jedoch keine Erlaubnis, es in Deutschland auszuführen. So führte er es stattdessen 1961 in einem Gebäude der Universität Yale durch. Also etwa zur gleichen Zeit, als Adolf Eichmann in Jerusalem wegen seiner Beteiligung an der Judenvernichtung vor Gericht stand. Milgram erklärte seinen Versuchspersonen, einigen Studenten aus Yale, einigen Bewohnern von New Haven, sie sollten anderen Teilnehmern an einem Lernexperiment Elektroschocks versetzen. Tatsächlich waren die Menschen auf der anderen Seite eines Fensters, den man Drähte angelegt hatte, von Milgram eingeweiht worden und taten nur so, als würden sie Stromstöße erleiden. Als die Versuchspersonen den Menschen, die, so glaubten sie zumindest, Teilnehmer an einem Lernexperiment waren, Elektroschocks versetzten, so glaubten sie zumindest, mussten sie Schreckliches mit ansehen. Menschen, die sie nicht kannten und gegen die sie keinerlei Groll hegten, schienen schwer zu leiden. Sie hämmerten wie wild gegen die Scheibe und klagten über Herzbeschwerden. Trotzdem folgten die meisten Versuchspersonen Milgrams Anweisungen und versetzten weiter immer stärkere Stromstöße, zumindest glaubten sie das, bis die Opfer scheinbar sogar starben. Selbst diejenigen, die nicht ganz so weit gingen, einen Mitmenschen scheinbar zu töten, erkundigten sich am Ende nicht nach dem Befinden des anderen Teilnehmers. Milgram erkannte, dass Menschen in einem neuen Umfeld bemerkenswert empfänglich für neue Regeln sind. Mit überraschender Bereitwilligkeit verletzen und töten sie andere im Dienste irgendeiner neuen Sache, wenn eine neue Autorität sie dazu anhält. Ich erlebte so viel Gehorsam, erinnerte sich Milgram, dass ich keine wirkliche Notwendigkeit mehr sah, das Experiment auch in Deutschland durchzuführen. Zwei. Verteidige Institutionen. Institutionen helfen uns, den Anstand zu wahren. Sie brauchen aber auch unsere Hilfe. Sprich nicht von unseren Institutionen, bevor du sie dir nicht zu eigen gemacht hast, indem du für sie und in ihrem Namen aktiv wirst. Institutionen schützen sich nicht selbst. Sie stürzen, eine nach der anderen, wenn nicht jede von ihnen von Anfang an verteidigt wird. Such dir also eine Institution, die dir am Herzen liegt, ein Gericht, eine Zeitung, ein Gesetz, eine Gewerkschaft, und ergreife für sie Partei. Wir glauben nur zu gerne, Institutionen würden automatisch selbst noch den direktesten Angriffen standhalten. Das war genau der Denkfehler, den einige deutsche Juden begingen, nachdem Hitler und die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren. So veröffentlichte beispielsweise eine führende Wochenzeitschrift für die deutschen Juden am 2. Februar 1933 einen Leitartikel, in dem diese völlig unangebrachte Zuversicht zum Ausdruck kam. Zwar sind wir keineswegs der Meinung, dass Herr Hitler und seine Freunde, einmal in den Besitz der lange erstrebten Macht gelangt, nun etwa nach dem Rezept des Angriff oder des völkischen Beobachters vorgehen und kurzerhand die deutschen Juden ihrer verfassungsmäßigen Rechte entkleiden, sie in ein Rassenghetto sperren oder den Raub- und Mordinstinkten des Pöbels preisgeben werden. Das können sie nicht nur nicht, weil ihre Macht ja durch eine ganze Reihe anderer Machtfaktoren, vom Reichspräsidenten bis zu den Nachbarparteien, beschränkt ist, sondern sie wollen es sicherlich auch gar nicht. Denn die ganze Atmosphäre auf der Höhe einer europäischen Weltmacht, die ja mitten im Konzert der Kulturvölker stehen und bleiben will, ist der ethischen Besinnung auf das bessere Selbst günstiger als die bisherige Oppositionsstellung. Dieser Ansicht waren 1933 viele vernünftige Menschen, und dieser Ansicht sind auch heute viele vernünftige Menschen. Der Fehler liegt in der Annahme, Machthaber, die durch Institutionen an die Macht kamen, könnten genau diese Institutionen nicht verändern oder zerstören, selbst wenn sie angekündigt haben, genau das zu tun. Revolutionäre haben mitunter die Absicht, alle Institutionen auf einmal zu zerstören. Das war der Ansatz der russischen Bolschewiki. Bisweilen werden Institutionen ihrer Vitalität und Funktion beraubt, sie werden zu einem Scheinbild dessen, was sie einst waren, sodass sie die neue Ordnung schützen, statt sich ihr zu widersetzen. Die Nazis nannten das Gleichschaltung. Es dauerte weniger als ein Jahr, bis sich die neue nationalsozialistische Ordnung konsolidiert hatte. Ende 1933 war Deutschland zu einem Einparteienstaat geworden, in dem alle wichtigen Institutionen entmachtet worden waren. Im November dieses Jahres hielten die Machthaber Parlamentswahlen ohne Opposition und ein Referendum zu einer Frage, bei der die korrekte Antwort bekannt war, ab, um die neue Ordnung zu bestätigen. Einige deutsche Juden stimmten so ab, wie die NS-Führung es von ihnen wollte, weil sie hofften, dass diese Geste der Loyalität das neue System ihnen gegenüber verpflichten werde. Diese Hoffnung war vergebens. Drei. Hüte dich vor dem Einparteienstaat. Die Parteien, die Staaten neu organisierten und Konkurrenten unterdrückten, waren nicht von Anfang an allmächtig. Sie nutzten einen historischen Moment, um ihren Widersachern das politische Leben unmöglich zu machen. Deshalb unterstütze das Vielparteiensystem und verteidige die Regeln demokratischer Wahlen. Beteilige dich an kommunalen und nationalen Wahlen, so oft es geht. Überlege, bei Wahlen selbst zu kandidieren. Thomas Jefferson, dem dieser Satz gerne zugesprochen wird, hat vermutlich nie gesagt, dass der Preis der Freiheit stetige Wachsamkeit ist, aber andere Amerikaner seiner Zeit waren ohne Zweifel dieser Ansicht. Wenn wir heute an diesen Spruch denken, stellen wir uns vor, dass unsere eigene rechtschaffene Wachsamkeit sich nach außen richtet, gegen irregeleitete und feindselige andere. Wir betrachten uns selbst als eine Stadt auf dem Hügel, eine Festung der Demokratie, die nach Bedrohungen Ausschau hält, welche von außen kommen. Doch der Satz war anders gemeint, dass die Natur des Menschen so ist, dass die amerikanische Demokratie gegen Amerikaner verteidigt werden muss, welche die Freiheit der Demokratie missbrauchen, um ihr ein Ende zu machen. Der amerikanische Abolitionist Wendell Phillips sagte tatsächlich: Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Er fügte hinzu: Das Manna der Freiheit für das Volk muss jeden Tag eingesammelt werden, sonst verfault es. Die Bilanz der modernen europäischen Demokratien bestätigte die Weisheit dieser Worte. Das 20. Jahrhundert erlebte ernsthafte Versuche, das Wahlrecht auszuweiten und eine dauerhafte Demokratie zu etablieren. Doch die nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten begründeten Demokratien brachen oft zusammen, wenn eine einzelne Partei in Verbindung mit Wahlen und einem Staatsstreich die Macht ergriff. Eine Partei, die durch ein für sie günstiges Wahlergebnis ermutigt oder ideologisch dazu motiviert wird, oder beides, könnte das System von innen heraus verändern. Wenn Faschisten, Nationalsozialisten oder Kommunisten in den 1930er oder 40er Jahren bei Wahlen gute Ergebnisse erzielten, folgte darauf eine wie auch immer geartete Mischung aus Spektakel, Unterdrückung und Salamitaktik, bei der man eine Oppositionsschicht nach der anderen abschnitt. Die meisten Menschen wurden abgelenkt, einige wurden verhaftet und andere wurden mundtot gemacht. Der Protagonist eines Romans von David Lodge spricht davon, wenn man zum letzten Mal Sex habe, wisse man nicht, dass man zum letzten Mal Sex habe. Mit dem Wählen ist es genauso. Einige Deutsche, die 1932 für die NSDAP stimmten, wussten ohne Zweifel, dass dies möglicherweise für einige Zeit die letzten wirklich freien Wahlen waren, doch den meisten war das nicht klar. Einige der Tschechen und Slowaken, die 1946 der Kommunistischen Partei ihre Stimme gaben, merkten wahrscheinlich, dass sie für das Ende der Demokratie votierten, doch die meisten gingen davon aus, dass sie noch eine weitere Chance haben würden. Die Russen, die 1990 wählten, glaubten zweifellos nicht, dass dies die letzten freien und fairen Wahlen in der Geschichte ihres Landes sein sollten, was sie aber zumindest bislang waren. Jede Wahl kann die letzte sein oder zumindest die letzte im Leben desjenigen, der seine Stimme abgibt. Die Nazis blieben an der Macht, bis sie 1945 einen Weltkrieg verloren, die tschechoslowakischen Kommunisten, bis ihr System 1989 zusammenbrach. Die russische Oligarchie, die nach den Wahlen von 1990 entstand, besteht noch immer und betreibt eine Außenpolitik, die darauf ausgerichtet ist, andernorts die Demokratie zu zerstören. Lässt sich die Geschichte der Tyrannei auch auf die USA anwenden? Die Amerikaner, die in der Frühzeit der Vereinigten Staaten von ewiger Wachsamkeit sprachen, waren mit Sicherheit dieser Ansicht. Die Logik des Systems, das sie entwarfen, lautete: mildert die Folgen unserer realen Unvollkommenheiten, nicht aber feiert unsere imaginäre Vollkommenheit. Wir sind zweifellos, wie die Griechen in der Antike, mit dem Problem der Oligarchie konfrontiert, die immer bedrohlicher wird, je größer die Wohlstandsunterschiede durch die Globalisierung werden. Die seltsame amerikanische Vorstellung, Wahlkampfspenden seien Ausdruck freier Meinungsäußerung, bedeutet, dass die ganz Reichen mehr Mitsprache haben als andere Bürger und ihre Stimme damit im Grunde mehr Gewicht hat. Wir glauben, dass wir über Checks and Balances verfügen, waren bislang aber selten mit einer Situation wie der gegenwärtigen konfrontiert. Dass die weniger populäre der beiden Parteien versucht, Wähler von der Stimmabgabe abzuhalten, von Betrug spricht, wenn sie Wahlen verliert, und auch noch über die Mehrheit in den meisten Parlamenten der Bundesstaaten sowie in beiden Häusern des Kongresses verfügt. Die Partei, die derart große Macht besitzt, verfolgt kaum politische Vorhaben, die in der Gesellschaft insgesamt populär sind, und dafür einige, die im Allgemeinen unpopulär sind, und muss deshalb entweder die Demokratie fürchten oder sie schwächen. Eine weitere stehende Wendung aus der Frühzeit Amerikas behauptete: dort, wo alljährliche Wahlen aufhören, fängt die Tyrannei an. Werden wir rückblickend eine unserer Wahlen so sehen wie die Russen die von 1990, die Tschechen die von 1946 oder die Deutschen die Wahlen von 1932? Noch hängt das von uns ab. Es gibt viel zu tun, um das Gerrymandering, das System der Wahlkreisschiebungen, so zu reparieren, dass jeder Bürger die gleiche Stimme hat und jede Stimme ganz einfach von einem Mitbürger gezählt werden kann. Wir brauchen Wahlzettel aus Papier und Wahlurnen, denn sie lassen sich nicht von außen manipulieren und sie lassen sich immer wieder neu auszählen. Das lässt sich auf lokaler und einzelstaatlicher Ebene bewerkstelligen. Jede zukünftige Wahl wird ein Test für amerikanische Traditionen sein. Vier. Übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt. Die Symbole von heute ermöglichen die Realität von morgen. Achte auf die Hakenkreuze und die anderen Zeichen des Hasses. Schau nicht weg und gewöhne dich nicht daran. Entferne sie selbst und setze damit ein Beispiel für andere, das auch zu tun. Das Leben ist politisch. Nicht, weil sich die Welt darum schert, wie du dich fühlst, sondern weil die Welt auf das reagiert, was du tust. Die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, sind selbst eine Art von Abstimmung, die es mehr oder weniger wahrscheinlich macht, dass auch in Zukunft freie und faire Wahlen abgehalten werden können. In der Politik des Alltags zählen unsere Worte und Gesten oder ihr Fehlen sehr viel. Ein paar extreme und weniger extreme Beispiele aus dem 20. Jahrhundert machen deutlich, warum das so ist. In der Sowjetunion unter Josef Stalin wurden wohlhabende Bauern auf Propagandaplakaten als Schweine dargestellt. Eine Entmenschlichung, die in einem ländlichen Umfeld eindeutig ans Schlachten denken lässt. Das war Anfang der 1930er Jahre, als der Sowjetstaat versuchte, das Land unter seine Herrschaft zu bringen und aus ihm das Kapital für eine Industrialisierung im Schnelldurchgang zu ziehen. Die Bauern, die über mehr Land oder Vieh als andere verfügten, waren die Ersten, die verloren, was sie hatten. Ein Nachbar, der als Schwein dargestellt wird, ist jemand, dessen Grund und Boden man sich unter den Nagel reißen kann. Doch diejenigen, die der Logik der Symbole folgten, wurden ihrerseits zu Opfern. Nachdem die Sowjetmacht die ärmeren Bauern gegen die reicheren aufgewiegelt hatte, enteignete sie jedermanns Land für die neuen Kolchosen. Als die Kollektivierung abgeschlossen war, traf der Hunger einen Großteil der sowjetischen Bauern. Zwischen 1930 und 1933 starben Millionen Menschen in den Sowjetrepubliken Ukraine, Kasachstan und Russland einen schrecklichen und demütigenden Tod. Bevor es vorbei war, zerlegten sowjetische Bürger Leichen, um daraus Menschenfleisch zu gewinnen. 1933, als der Hunger in der UdSSR seinen Höhepunkt erreichte, kam in Deutschland die NSDAP an die Macht. In ihrem Siegestaumel versuchten die Nationalsozialisten, einen Boykott jüdischer Geschäfte zu organisieren. Zunächst hatten sie damit wenig Erfolg. Doch die Praxis, einen Laden mit Farbe an den Fenstern oder Wänden als jüdisch oder als arisch zu markieren, beeinflusste die Vorstellungen der Deutschen von der Haushaltsökonomie. Ein Geschäft, das als jüdisch gekennzeichnet war, hatte keine Zukunft. Es wurde zu einem Objekt begehrlicher Pläne. Als Eigentum ethnisch markiert war, veränderte der Neid die Moral. Wenn Läden jüdisch sein konnten, wie sah es dann mit anderen Unternehmen und Besitztümern aus? Der Wunsch, die Juden sollten verschwinden, der zunächst vielleicht unterdrückt wurde, wurde dringlicher, als er mit Gier unterlegt war. Deshalb beteiligten sich die Deutschen, die Geschäfte als jüdisch kennzeichneten, an dem Prozess, durch den die Juden tatsächlich verschwanden. Genauso wie die Menschen, die einfach zuschauten. Die Kennzeichnungen als einen natürlichen Teil seiner urbanen Umgebung zu betrachten, bedeutete bereits eine Einwilligung in eine mörderische Zukunft. Du bekommst möglicherweise eines Tages die Gelegenheit, Symbole der Loyalität zur Schau zu stellen. Sorge dafür, dass solche Symbole die Mitbürger ein- und nicht ausschließen. Selbst die Geschichte der Revers-Abzeichen ist alles andere als unschuldig. Im nationalsozialistischen Deutschland trugen die Menschen 1933 Abzeichen am Revers, die während der Wahlen und des Referendums, das den Einparteienstaat bestätigte, ein Ja zum Ausdruck brachten. In Österreich begannen Menschen, die zuvor keine Nazis gewesen waren, 1938 damit Hakenkreuzabzeichen zu tragen. Was wie eine Geste des Stolzes wirken mag, kann eine Quelle des Ausschlusses sein. Im Europa der 1930er und 40er Jahre entschieden sich einige Menschen dafür, Hakenkreuze zu tragen, und andere mussten anschließend gelbe Sterne tragen. Auch die Spätzeit des Kommunismus, als niemand mehr an die Revolution glaubte, hält eine Lektion über Symbole bereit. wenn die Bürger demoralisiert sind und nur noch in Ruhe gelassen werden wollen, können öffentliche Zeichen ein tyrannisches Regime weiter aufrechterhalten. Als die Kommunisten in der Tschechoslowakei 1946 die Wahlen gewannen und nach einem Staatsstreich 1948 die volle Macht für sich beanspruchten, waren viele Tschechoslowaken voller Euphorie. Als Václav Havel drei Jahrzehnte später, 1978, seinen Text »Von der Macht der Ohnmächtigen« schrieb, erklärte er darin auch das Weiterleben eines unterdrückerischen Regimes, an dessen Ziele und Ideologie kaum noch jemand glaubte. Als Beispiel erzählte er die Geschichte von einem Gemüsehändler, der ein Spruchband mit der Parole »Proletarier aller Länder, vereinigt euch« in sein Ladenfenster hängte. Es ist keineswegs so, dass der Mann den Inhalt dieses Zitats aus dem Kommunistischen Manifest tatsächlich unterstützt. Er platziert das Spruchband nur deshalb im Schaufenster, damit er sich ins Alltagsleben zurückziehen kann, ohne Schwierigkeiten mit den Behörden zu bekommen. Wenn jeder der gleichen Logik folgt, dann ist der öffentliche Raum voller Loyalitätsbekundungen und an Widerstand ist nicht mehr zu denken. Havel formulierte das so: Wir haben gesehen, dass die eigentliche Bedeutung des Spruchbandes des Gemüsehändlers überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Text der Parole hat. Trotzdem ist diese eigentliche Bedeutung absolut klar und allgemein verständlich. Das ergibt sich daraus, dass alle den gegebenen Code kennen. Der Gemüsehändler deklarierte seine Loyalität auf die einzige Art, auf die die gesellschaftliche Macht hört, nämlich so, dass er das vorgeschriebene Ritual akzeptierte, dass er den Schein als Wirklichkeit akzeptierte, dass er sich den Spielregeln angeschlossen hat. Dadurch freilich, dass er sie angenommen hat, ermöglichte er, dass das Spiel weitergespielt wird, dass es weiter existierte. Was aber passiert, fragte Havel, wenn niemand das Spiel mitspielt? Fünf. Denk an deine Berufsehre. Wenn politische Führer ein negatives Vorbild abgeben, wird die professionelle Verpflichtung auf gerechte Praxis umso wichtiger. Es ist schwer, einen Rechtsstaat ohne Anwälte aus den Angeln zu heben oder Schauprozesse ohne Richter abzuhalten. Autoritäre Führer brauchen gehorsame Beamte. Und wer ein Konzentrationslager betreibt, sucht nach Unternehmern, die an billigen Arbeitskräften interessiert sind. Vor dem Zweiten Weltkrieg war ein Mann namens Hans Frank, Hitlers persönlicher Anwalt. Nachdem Deutschland 1939 in Polen einmarschiert war, wurde Frank Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete, einer deutschen Kolonie, in der Millionen von Juden und anderen polnischen Bürgern ermordet wurden. Er prahlte einmal damit, die Wälder Polens würden nicht ausreichen, um all das Papier für die Plakate zu liefern, die man brauchen würde, um sämtliche Exekutionen zu verkünden. Frank behauptete, das Recht müsse im Dienste der Rasse stehen und was für die Rasse gut sei, sollte deshalb Gesetz sein. Mit derartigen Argumenten konnten sich deutsche Juristen einreden, Gesetze und Regeln müssten ihren Eroberungs- und Zerstörungsprojekten dienen, statt sie zu behindern. Der Mann, den Hitler damit beauftragte, den Anschluss Österreichs zu organisieren, Arthur Seyß-Inquart, war ein Jurist, der später für die besetzten Niederlande verantwortlich war. Juristen waren deutlich überrepräsentiert unter den Befehlshabern der Einsatzgruppen, die massenhaft Juden, Sinti und Roma, polnische Eliten, Kommunisten, Menschen mit Behinderung und andere ermordeten. Deutsche und andere Ärzte beteiligten sich an grausigen medizinischen Experimenten in den Konzentrationslagern. Unternehmer von der IG Farben und anderen deutschen Firmen beuteten die Arbeitskraft der KZ-Insassen, der Juden in den Ghettos und der Kriegsgefangenen aus. Überwacht und dokumentiert wurde das alles von Beamten, von Ministern bis hinab zu Büroangestellten. Hätten sich Juristen an die Norm gehalten, dass es ohne Prozess keine Hinrichtung gibt, hätten Ärzte die Regel akzeptiert, dass ohne Zustimmung des Patienten keine Behandlung möglich ist, hätten Unternehmer das Verbot der Sklaverei beachtet, hätten sich Bürokraten geweigert, den Papierkram in Sachen Mord zu erledigen, dann hätte sich das NS-Regime viel schwerer damit getan, die Gräueltaten zu begehen, für die es uns in Erinnerung geblieben ist. Berufe können Formen eines moralischen Gesprächs erzeugen, die zwischen einem einsamen Individuum und einer fernen Regierung unmöglich sind. Wenn sich die Angehörigen von Berufsständen als Gruppe mit gemeinsamen Interessen, Normen und Regeln, denen sie allzeit verpflichtet sind, begreifen, dann können sie Vertrauen und tatsächlich so etwas wie Macht gewinnen. Vom Berufsethos müssen wir uns gerade dann leiten lassen, wenn man uns einreden will, wir befänden uns in einer Ausnahmesituation. Dann kann man nicht sagen, man befolge einfach Befehle. Wenn aber die Angehörigen von Berufsständen ihr spezifisches Ethos mit den Emotionen des Augenblicks vermischen, dann sagen und tun sie möglicherweise Dinge, die sie früher für unvorstellbar gehalten hätten. Sechs. Nimm dich in Acht vor Paramilitärs. Wenn bewaffnete Menschen, die stets behauptet haben, gegen das System zu sein, plötzlich Uniformen tragen und mit Fackeln und Führerbildern durch die Straßen marschieren, dann ist das Ende nah. Wenn sich die führerhörigen Paramilitärs und die offizielle Polizei und das Militär vermischen, dann ist das Ende da. Die meisten Regierungen sind die meiste Zeit bestrebt, Gewalt zu monopolisieren. Wenn nur die Regierung dazu legitimiert ist, Gewalt anzuwenden und dieser Gewalteinsatz rechtlich beschränkt ist, dann wird die Form von Politik, die für uns selbstverständlich ist, möglich. Es ist jedoch unmöglich, demokratische Wahlen durchzuführen, Gerichtsverfahren abzuhalten, Gesetze zu entwerfen und durchzusetzen oder auch nur irgendeine der anderen geräuschlosen Tätigkeiten des Regierens auszuüben, wenn Akteure jenseits des Staates ebenfalls Zugang zu Gewalt haben. Genau deshalb gründen und finanzieren Menschen und Parteien, welche die Demokratie und den Rechtsstaat untergraben wollen, gewalttätige Organisationen, die sich in die Politik einmischen. Solche Gruppen können vielerlei Gestalt annehmen, sei es als paramilitärischer Flügel einer politischen Partei, als persönliche Leibwache eines bestimmten Politikers oder als scheinbar spontane Initiative von Bürgern, die, wie sich üblicherweise herausstellt, von einer Partei oder einem Führer organisiert wurde. Bewaffnete Gruppierungen zersetzen erst eine politische Ordnung und stürzen sie anschließend um. Gewalttätige rechtsextreme Gruppen, wie die Eiserne Garde in Rumänien oder die Pfeilkreuzler im Ungarn der Zwischenkriegszeit, schüchterten ihre Widersacher ein. Die Sturmabteilung der Nationalsozialisten begann als Ordnungsdienst, der bei Hitlers Wahlkampfveranstaltungen die Säle von seinen Gegnern räumte. Als paramilitärische Einheiten schufen die SA und die SS ein Klima der Angst, das zu den Wahlsiegen der NSDAP 1932 und 1933 beitrug. In Österreich war es 1938 die örtliche SA, die sich das Fehlen der üblichen lokalen Autoritäten rasch zunutze machte und Juden ausplünderte, verprügelte und demütigte, womit sie die Regeln der Politik veränderte und der nationalsozialistischen Übernahme des Landes den Weg bereitete. Es war die SS, welche die deutschen Konzentrationslager verwaltete, Zonen der Gesetzlosigkeit, wo die üblichen Regeln nicht galten. Während des Zweiten Weltkriegs dehnte die SS die Gesetzlosigkeit, der sie in den Lagern den Weg geebnet hatte, auf alle europäischen Länder unter deutscher Besatzung aus. Die SS war zu Anfang eine Organisation außerhalb des Rechts, wurde dann zu einer Organisation, die sich über das Recht hinwegsetzte und endete als Organisation, die das Recht abschaffte. In den USA, ist die Gewaltanwendung bereits in hohem Maße privatisiert. Die amerikanische Bundesregierung setzt in ihren Kriegen auf Söldner und die Regierungen der US-Bundesstaaten bezahlen Unternehmen dafür, dass sie Gefängnisse und Internierungslager betreiben. Neu war 2016, dass sich ein Kandidat eines privaten Sicherheitsdienstes bediente, um Protestierer aus Wahlveranstaltungen zu entfernen und auch das Publikum selbst ermunterte, Menschen hinauszuwerfen, die anderer Meinung waren. Wer protestierte, wurde zunächst mit Buhrufen begrüßt, dann mit frenetischen USA-Rufen niedergebrüllt und schließlich gezwungen, die Veranstaltung zu verlassen. Auf einer Wahlveranstaltung sagte der Kandidat: "Da ist noch einer. Vielleicht kann man den rausschmeißen. Schmeißt ihn raus." Die Menge ließ sich das nicht zweimal sagen und versuchte auch andere Leute, die möglicherweise anderer Meinung waren, aus dem Saal zu bugsieren, und das alles unter fortwährenden USA-Rufen. Der Kandidat rief dazwischen: "Ist das nicht viel lustiger als eine ganz normale, langweilige Wahlveranstaltung? Für mich ist das ein Riesenspaß." Diese Form von Mobgewalt sollte das politische Klima verändern, und genau das geschah. Damit Gewalt nicht nur das Klima, sondern auch das System verändert, müssen die Emotionen von Wahlkampfveranstaltungen und die Ideologie der Exklusion in die Ausbildung bewaffneter Sicherheitstrupps Eingang finden. Diese fordern zunächst Polizei und Militär heraus, durchdringen anschließend Polizei und Militär und verändern schließlich Polizei und Militär grundlegend. Sieben. Sei bedächtig, wenn du eine Waffe tragen darfst. Wenn du im Staatsdienst eine Waffe trägst, möge Gott mit dir sein und dich beschützen. Aber denk daran, dass zu den Übeln der Vergangenheit auch gehörte, dass Polizisten und Soldaten eines Tages plötzlich irreguläre Dinge taten. Sei bereit, Nein zu sagen. Autoritäre Regime verfügen üblicherweise über spezielle Polizeikräfte, deren Aufgabe darin besteht, Bürger, die sich versammeln oder protestieren wollen, auseinanderzutreiben, und über eine Geheimpolizei, zu deren Aufgabengebieten die Ermordung von Andersdenkenden oder Menschen, die zu Feinden erklärt wurden, gehört. Polizeikräfte der letztgenannten Art waren tief in die schlimmsten Gräuel des 20. Jahrhunderts verstrickt, etwa in den großen Terror der Jahre 1937-38 in der Sowjetunion und in die Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1941-45. Wir begehen jedoch einen großen Fehler, wenn wir glauben, der sowjetische NKWD oder die SS hätten ohne Unterstützung agiert. Ohne die Hilfe regulärer Polizeikräfte und mitunter auch regulärer Soldaten hätten sie nicht in solchen Dimensionen morden können. Während des großen Terrors in der Sowjetunion verzeichneten die Offiziere des NKWD 682.691 Hinrichtungen von angeblichen Staatsfeinden, die meisten von ihnen Bauern oder Angehörige nationaler Minderheiten. Kein Gewaltorgan war vermutlich stärker zentralisiert oder besser organisiert als der NKWD in diesen Jahren. Eine kleine Zahl von Männern führte die Genickschüsse aus, was bedeutete, dass einzelne NKWD-Offiziere Tausende von politischen Morden auf dem Gewissen hatten. Trotzdem hätten sie diese Kampagne nicht ohne die Unterstützung örtlicher Polizeikräfte, Juristen und Beamter überall in der Sowjetunion durchführen können. Der große Terror vollzog sich in einem Ausnahmezustand, der von allen Polizisten verlangte, sich dem NKWD und seinen Sonderaufgaben zu unterwerfen. Die Polizisten waren nicht die Haupttäter, aber sie stellten die unverzichtbaren Hilfskräfte. Wenn wir an die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten denken, dann denken wir an Auschwitz und den industrialisierten, unpersönlichen Tod. Für die Deutschen war das eine recht bequeme Weise, sich an den Holocaust zu erinnern, denn damit konnten sie behaupten, kaum jemand habe genau gewusst, was hinter den Lagertoren geschah. In Wirklichkeit aber begann der Holocaust nicht in den Todesfabriken, sondern an den Erschießungsgruben in Osteuropa. Einige Befehlshaber der Einsatzgruppen, die einige dieser Morde durchführten, wurden sogar in Nürnberg und später vor westdeutschen Gerichten angeklagt. Doch selbst diese Prozesse minimierten das Ausmaß des Verbrechens. Denn nicht nur die SS-Kommandeure, sondern im Grunde fast all die abertausend Männer, die ihrem Befehl unterstanden, waren Mörder. Und das war nur der Anfang. Jede groß angelegte Erschießungsaktion des Holocaust, mehr als 33.000 Juden, die außerhalb von Kiew ermordet wurden, mehr als 28.000 Juden, die man außerhalb von Riga umbrachte und so weiter und so fort, erforderte die Mitwirkung der Ordnungspolizei. Insgesamt ermordeten ganz normale Polizisten mehr Juden als die Einsatzgruppen. Viele von ihnen hatten keine besondere Vorbereitung für diese Aufgabe bekommen. Sie fanden sich in einem unbekannten Land wieder, sie hatten ihre Befehle und sie wollten nicht schwach erscheinen. In den seltenen Fällen, in denen Polizisten diese Mordbefehle verweigerten, wurden sie nicht bestraft. Einige töteten aus mörderischer Überzeugung. Aber viele andere, die mordeten, hatten einfach Angst, aufzufallen, hervorzustechen. Neben dem Konformismus waren hier auch andere Faktoren im Spiel. Aber ohne die Konformisten wären die schlimmsten Gräueltaten unmöglich gewesen. Acht. Setze ein Zeichen. Jemand muss es tun. Es ist leicht, mit den anderen mitzulaufen. Es kann ein eigenartiges Gefühl sein, etwas anderes zu tun oder zu sagen. Aber ohne dieses Unbehagen gibt es keine Freiheit. Denk an Rosa Parks. In dem Augenblick, in dem du ein Zeichen setzt, ist der Bann des Status quo gebrochen und andere werden folgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg schufen Europäer, Amerikaner und andere den Mythos vom aufrechten Widerstand gegen Hitler. In den 1930er Jahren jedoch waren die vorherrschenden Haltungen Anpassung und Bewunderung gewesen. 1940 hatten die meisten Europäer ihren Frieden mit der scheinbar unwiderstehlichen Macht des nationalsozialistischen Deutschlands geschlossen. Einflussreiche Amerikaner wie Charles Lindbergh sprachen sich gegen einen Krieg mit den Nazis aus. Ihre Parole lautete America first. Doch es sind diejenigen, die zu ihrer Zeit als Ausnahme, als exzentrisch oder sogar als verrückt betrachtet wurden, diejenigen, die sich nicht veränderten, als die Welt um sie herum es tat, an die wir uns heute mit Bewunderung erinnern. Schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg hatten zahlreiche europäische Staaten die Demokratie zugunsten irgendeiner Form von rechtem Autoritarismus aufgegeben. Italien wurde 1922 zum ersten faschistischen Staat und war militärisch mit Deutschland verbündet. Ungarn, Rumänien und Bulgarien waren von Deutschland mit dem Versprechen von Geschäften und Gebieten an seine Seite gelockt worden. Im März 1938 hatte keine Großmacht irgendwelchen Widerstand geleistet, als Deutschland Österreich annektierte. Im September 1938 kooperierten die Großmächte, Frankreich, Italien und Großbritannien, damals unter der Führung von Neville Chamberlain, bei der Teilung der Tschechoslowakei sogar mit dem Dritten Reich. Im Sommer 1939 verbündete sich die Sowjetunion mit dem nationalsozialistischen Deutschland und wenig später marschierten erst die Wehrmacht und dann die Rote Armee in Polen ein. Die polnische Regierung beschloss zu kämpfen und setzte dabei auf Beistandspakte, die Großbritannien und Frankreich in den Krieg hineinzogen. Deutschland, das von der Sowjetunion mit Nahrungsmitteln und Treibstoff versorgt wurde, marschierte ein und besetzte in rascher Folge Norwegen, die Niederlande, Belgien und im Frühjahr 1940 sogar Frankreich. Das noch verbliebene britische Expeditionskorps wurde Ende Mai und Anfang Juni 1940 bei Dünkirchen vom Kontinent evakuiert. Als Winston Churchill im Mai 1940 Premierminister wurde, stand Großbritannien alleine da. Die Briten hatten keine bedeutsamen Schlachten gewonnen und verfügten über keine wichtigen Verbündeten. Sie waren in den Krieg eingetreten, um Polen zu unterstützen, doch diese Sache schien verloren. Das nationalsozialistische Deutschland und sein sowjetischer Verbündeter beherrschten den Kontinent. Die Sowjetunion war im November 1939, beginnend mit der Bombardierung von Helsinki, in Finnland einmarschiert. Unmittelbar nach Churchills Amtsantritt besetzte und annektierte die Sowjetunion die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Die USA waren nicht in den Krieg eingetreten. Adolf Hitler hegte keine besondere Feindseligkeit gegenüber Großbritannien oder seinem Empire und träumte tatsächlich von einer Aufteilung der Welt in Interessensphären. Er ging davon aus, dass Churchill nach dem Fall Frankreichs eine Verständigung mit ihm suchen würde. Churchill tat das nicht. Die Franzosen ließ der britische Premier wissen: Was ihr auch tun mögt, wir werden weiterkämpfen. Immer, immer, immer. Im Juni 1940 erklärte Churchill vor dem britischen Parlament, dass nun die Schlacht um Großbritannien beginnen wird. Die deutsche Luftwaffe begann mit der Bombardierung britischer Städte. Hitler erwartete, dass dies Churchill zur Unterzeichnung eines Waffenstillstands zwingen werde, doch er irrte sich. Später bezeichnete Churchill die Luftangriffe als eine Zeit, in der es gleichgültig war, ob man lebte oder starb. Er sprach von der anpassungsfähigen und doch unerschütterlichen Wesensart Englands, der in passenden Worten Ausdruck zu geben, ich die Ehre hatte. Tatsächlich trug er selbst dazu bei, dass die Briten sich als stolzes Volk definierten, das dem Bösen gelassen widerstehen würde. Andere Politiker hätten in der britischen Öffentlichkeit Unterstützung dafür gefunden, den Krieg zu beenden. Doch Churchill widerstand, inspirierte und siegte. Die Royal Air Force, darunter zwei polnische Geschwader und eine Reihe anderer ausländischer Piloten, hielt die deutsche Luftwaffe auf. Ohne Kontrolle des Luftraums konnte sich selbst Hitler keine Invasion Großbritanniens vom Wasser aus vorstellen. Churchill tat, was andere nicht getan hatten. Statt vorauseilend Zugeständnisse zu machen, zwang er Hitler dazu, seine Pläne zu ändern. Die eigentliche deutsche Strategie war gewesen, jeglichen Widerstand im Westen zu beseitigen und anschließend in die Sowjetunion einzumarschieren, womit man Verrat beging, und deren westliche Gebiete zu kolonisieren. Im Juni 1941, als sich Großbritannien noch im Krieg befand, überfiel Deutschland seinen sowjetischen Verbündeten. Nun musste Berlin einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Und Moskau und London waren plötzlich und unerwartet Verbündete. Im Dezember 1941 bombardierte Japan den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii, was die USA zum Kriegseintritt veranlasste. Nun bildeten Moskau, Washington und London eine große und unbezwingbare Koalition. Gemeinsam und mit Hilfe vieler anderer Verbündeter gewannen diese drei Großmächte den Zweiten Weltkrieg. Doch wenn Churchill Großbritannien 1940 nicht im Krieg gehalten hätte, hätte ein solcher Krieg gar nicht ausgefochten werden können. Churchill hat einmal gesagt: Die Geschichte wird mich nett in Erinnerung behalten, weil ich sie selbst schreibe. Doch in seinen großen Geschichtsdarstellungen und Erinnerungen stellte er seine eigenen Entscheidungen als selbstverständlich dar und schrieb allen Erfolg dem britischen Volk und den Verbündeten Großbritanniens zu. Heute erscheint das, was Churchill tat, als normal und richtig. Doch damals musste er ein Zeichen setzen. Natürlich befand sich Großbritannien nur deshalb im Krieg, weil die polnische Führung im September 1939 beschlossen hatte, zu kämpfen. Der bewaffnete Widerstand der Polen wurde im Oktober gebrochen und 1940 wurde in der Hauptstadt Warschau deutlich, wie die deutsche Besatzung aussehen würde. Teresa Pregarowa sollte in diesem Jahr eigentlich mit der Schule fertig werden. Ihre Familie hatte ihren Besitz an die Deutschen verloren und war gezwungen, nach Warschau zu ziehen und sich eine Mietwohnung zu suchen. Ihr Vater wurde verhaftet. Einer ihrer Onkel starb im Kampf. Zwei ihrer Brüder landeten in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Warschau selbst war durch einen deutschen Luftangriff, bei dem rund 25.000 Menschen ums Leben kamen, schwer in Mitleidenschaft gezogen. Teresa, eine sehr junge Frau, ragte unter ihren Freunden und ihrer Familie durch ihre Reaktion auf diesen Schrecken heraus. Zu einer Zeit, da es ganz natürlich war, nur an sich selbst zu denken, dachte sie an andere. Ende 1940 begannen die Deutschen in dem Teil Polens, der ihrer Kontrolle unterstand, Ghettos einzurichten. Im Oktober mussten die Juden Warschaus und der umliegenden Region in ein eigenes Stadtviertel ziehen. Einer von Teresas Brüdern war vor dem Krieg mit einem jüdischen Mädchen und deren Familie befreundet gewesen. Teresa beobachtete nun, wie die Menschen stillschweigend zuließen, dass ihre jüdischen Freunde aus ihrem Leben verschwanden. Ohne ihrer Familie etwas davon zu sagen und unter großer Gefahr für sich selbst, beschloss Teresa, Ende 1940 ein Dutzend Mal ins Warschauer Ghetto zu schleichen, um Juden, die sie kannte, und solchen, die sie nicht kannte, Lebensmittel und Medikamente zu bringen. Ende des Jahres überredete sie die Freundin ihres Bruders, aus dem Ghetto zu fliehen. 1942 half Teresa dann den Eltern und dem Bruder des Mädchens, ebenfalls zu entkommen. Im Sommer 1942 führten die Deutschen im Warschauer Ghetto die sogenannte Großaktion durch, bei der 265.040 Juden in das Todeslager Treblinka deportiert wurden, wo sie den Tod finden sollten, und weitere 10.380 Juden im Ghetto selbst ermordet wurden. Teresa hat eine Familie vor dem sicheren Tod gerettet. Teresa Pregarowa wurde später Historikerin und beschäftigte sich mit dem Holocaust. Sie schrieb über das Warschauer Ghetto und über andere, die Juden geholfen haben. Über sich selbst aber wollte sie lieber nicht schreiben. Als man sie viel später bat, von ihrem eigenen Leben zu erzählen, bezeichnete sie ihr Tun als normal. Aus unserer Perspektive wirken ihre Handlungen außergewöhnlich. Sie setzte ein Zeichen. Neun. Sei freundlich zu unserer Sprache. Vermeide die Phrasen und Schlagworte, die jeder andere verwendet. Erfinde deine eigene Sprechweise, selbst wenn du nur das vermitteln willst, was in deinen Augen jeder sagt. Bemühe dich, dich vom Internet fernzuhalten. Lies Bücher. Viktor Klemperer, ein Literaturwissenschaftler jüdischer Herkunft, setzte seine philologische Ausbildung gegen die NS-Propaganda ein. Er bemerkte, wie die Sprache Hitlers jede legitime Opposition ablehnte. Das Volk meinte immer nur bestimmte Menschen und nicht andere. Ein amerikanischer Präsident sagte »meine Leute«. Zusammenstöße waren immer »Kämpfe«. Eine amerikanische Variante ist »Siege«. Und jeder Versuch, die Welt anders zu verstehen, war eine Verleumdung des Führers oder, wie ein amerikanischer Präsident meinte, Verrat. In unseren Zeiten füttern Politiker das Fernsehen mit ihren Worthülsen und selbst diejenigen, die widersprechen wollen, wiederholen sie. Das Fernsehen gibt vor, die politische Sprache durch die Übermittlung von Bildern zu hinterfragen, doch die Bilderfolge kann verhindern, dass sich Entschlossenheit einstellt. Alles geschieht schnell, aber in Wirklichkeit geschieht nichts. Jede Geschichte in den Fernsehnachrichten ist eine Eilmeldung, bis sie von den nächsten Breaking News ersetzt wird. Und so trifft uns eine Welle nach der anderen, aber das Meer bekommen wir nie zu Gesicht. Das Bemühen, die Gestalt und die Bedeutung von Ereignissen zu bestimmen, erfordert Wörter und Begriffe, die uns entgleiten, wenn wir in den Bann visueller Reize geraten. Wenn man sich Fernsehnachrichten anschaut, ist das mitunter so, als würde man jemandem zuschauen, der ebenfalls auf ein Bild starrt. Wir halten diesen kollektiven Trance-Zustand für normal. Wir sind langsam in ihn verfallen. Vor mehr als einem halben Jahrhundert warnten die klassischen Romane des Totalitarismus vor der Herrschaft der Bildschirme, der Unterdrückung von Büchern, der Beschränkung des Wortschatzes und den damit verbundenen Schwierigkeiten des Denkens. In Ray Bradburys Fahrenheit 451, veröffentlicht 1953, spüren Feuerwehrleute Bücher auf und verbrennen sie, während die meisten Bürger interaktives Fernsehen schauen. In George Orwells 1984, veröffentlicht 1949, werden Bücher verboten und das Fernsehen ist nicht nur ein Empfänger, sondern erlaubt es der Regierung, die Bürger die ganze Zeit über zu beobachten. In 1984 ist die Sprache der visuellen Medien in hohem Maße eingeschränkt, um der Öffentlichkeit die Begriffe zu entziehen, die man braucht, um über die Gegenwart nachzudenken, sich an die Vergangenheit zu erinnern und Überlegungen hinsichtlich der Zukunft anzustellen. Eines der Projekte des Regimes besteht darin, die Sprache noch weiter auszudünnen, indem man aus jeder neuen Ausgabe des offiziellen Wörterbuchs wieder unzählige Wörter streicht. Auf Bildschirmen zu starren ist womöglich unvermeidlich. Doch die zweidimensionale Welt ist wenig sinnvoll, wenn wir nicht über ein geistiges Rüstzeug verfügen, das wir anderswo entwickelt haben. Wenn wir die gleichen Wörter und Phrasen wiederholen, die in den täglichen Medien auftauchen, akzeptieren wir das Fehlen eines größeren Rahmens. Um aber über einen solchen Rahmen zu verfügen, brauchen wir mehr Begriffe. Und um über mehr Begriffe zu verfügen, müssen wir lesen. Also verbanne die Bildschirme aus deinem Zimmer und umgib dich mit Büchern. Die Protagonisten in den Romanen von Orwell und Bradbury konnten das nicht tun, aber wir können es. Noch. Was soll man lesen? Jeder gute Roman belebt unsere Fähigkeit, über widersprüchliche Situationen nachzudenken und die Absichten von anderen zu beurteilen. Fjodor M. Dostojewskis Die Brüder Karamasow und Milan Kunderas Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins könnten zur aktuellen Situation passen. Sinclair Lewis' Roman It Can't Happen Here, Deutsch, das ist bei uns nicht möglich, ist vielleicht kein großes Kunstwerk. Philip Roth's The Plot Against America, Deutsch, Verschwörung gegen Amerika, ist besser. Ein Roman, den Millionen Leser weltweit kennen und der von Tyrannei und Widerstand erzählt, ist J.K. Rowling's Harry Potter and the Deathly Hallows, Deutsch, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Wenn du oder deine Freunde oder deine Familie das Buch beim ersten Mal nicht so gelesen haben, lohnt sich eine erneute Lektüre. Zu den politischen und geschichtswissenschaftlichen Werken, auf die sich die Argumentation dieses Büchleins stützt, gehören Politics and the English Language von George Orwell, 1946, LTI von Viktor Klemperer, 1947, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt, 1951, Der Mensch in der Revolte von Albert Camus, 1951, Verführtes Denken von Czesław Miłosz, 1953, Versuch in der Wahrheit zu leben von Der Macht der Ohnmächtigen von Václav Havel, 1978, Bitte vorwärts zurücktreten, wie man ein konservativ-liberaler Sozialist sein kann, von Leszek Kołakowski, 1978, Ein Jahrhundert wird abgewählt, von Timothy Garton Ash, 1989, The Burden of Responsibility, von Tony Judd, 1998, Ganz normale Männer, von Christopher Browning, 1992, und Nichts ist wahr und alles ist möglich, von Peter Pomerantsev, 2014. Christen könnten auf das Grundbuch zurückgreifen, das wie immer äußerst zeitgemäß ist. Jesus predigte: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Markus, Buch 10, Vers 25. Wir sollten bescheiden sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Matthäus, Buch 23, Vers 12. Und natürlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, was wahr ist und was falsch. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes, Buch 8, Vers 32. Glaube an die Wahrheit. Die Fakten preiszugeben heißt, die Freiheit preiszugeben. Wenn nichts wahr ist, dann kann niemand die Macht kritisieren, denn es gibt keine Grundlage, von der aus man Kritik üben könnte. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles Spektakel. Die dickste Geldbörse zahlt für die blendendsten Lichter. Du unterwirfst dich der Tyrannei, wenn du den Unterschied leugnest zwischen dem, was du hören willst, und dem, was tatsächlich der Fall ist. Diese Leugnung der Realität kann sich ganz natürlich und angenehm anfühlen, doch das Ergebnis ist deine Selbstaufgabe als Individuum und damit der Zusammenbruch jedes politischen Systems, das auf dem Individualismus beruht. Beobachter des Totalitarismus wie Viktor Klemperer haben darauf hingewiesen, dass die Wahrheit auf vierfache Weise stirbt. Die erste Art und Weise ist die offene Feindseligkeit gegenüber der verifizierbaren Wirklichkeit, und sie äußert sich dergestalt, dass man Erfindungen und Lügen präsentiert, als ob es sich um Fakten handelte. 2017 verkündete der amerikanische Präsident im Durchschnitt 6 Lügen am Tag. Im nächsten Jahr waren es 16, im darauf folgenden Jahr 22. 2020 log er durchschnittlich etwa 27 Mal am Tag. Die Zahl ist so hoch, dass die korrekten Aussagen wie versehen auf dem Weg zur totalen Fiktion wirken. Wer die Welt so wie sie ist kleinredet, hat schon damit begonnen, eine fiktionale Gegenwelt zu erschaffen. Das zweite Verfahren ist die schamanistische Beschwörung. Wie Klemperer gezeigt hat, beruht der faschistische Stil auf millionenfachen Wiederholungen, die das Fiktive plausibel und das Verbrecherische erstrebenswert machen sollen. Die systematische Verwendung von Spitznamen wie Sleepy Joe, gemeint war Joe Biden, oder Crooked Hillary, betrügerische Hillary, verschob bestimmte Charakterzüge, die man viel eher dem Präsidenten selbst zuschreiben müsste. Doch durch stumpfsinnige Wiederholung via Twitter gelang es einem Präsidenten, Individuen in Stereotypen zu verwandeln, welche die Menschen anschließend lauthals proklamierten und verinnerlichten. Auf Wahlkampfveranstaltungen beschrieben die ständig wiederholten Schlachtrufe wie »Build that wall« oder »Lock her up« nicht so sehr etwas, das tatsächlich geschehen würde, sondern sie stellten in ihrer Großspurigkeit eine Verbindung zwischen dem Sprecher und seinem Publikum her. Die nächste Methode ist das magische Denken oder die offene Akzeptanz des Widerspruchs. Ein Milliardär ist jemand, der weder seine Steuern noch seine Schulden bezahlen kann. Die Reichen von Steuern zu befreien, wird die Staatsschulden nicht vergrößern. Korruption zu bekämpfen bedeutet, die Präsidentschaft für Gefälligkeiten zu verkaufen. Eine Krankheit, die Hunderttausende tötet, wird verschwinden. Die Wahl ist immer manipuliert, aber ihr solltet trotzdem für mich stimmen. Schwarze stehlen Weißen das Wahlrecht, obwohl die amerikanische Geschichte zeigt, dass das Gegenteil der Fall war. Um derart radikale Unwahrheiten zu akzeptieren, bedarf es einer eklatanten Ausschaltung der Vernunft. Klemperers Schilderungen, wie er 1933 wegen dieses magischen Denkens Freunde verlor, klingen heute auf unheimliche Weise vertraut. So beschwor ihn eine seiner ehemaligen Studentinnen, er müsse sich dem Gefühl überlassen. Und die Größe des Führers muss ihnen immer gegenwärtig sein und nicht die Unzuträglichkeit, die sie selbst im Augenblick erleiden. 12 Jahre später nach all den Gräueltaten und am Ende eines Krieges, den Deutschland eindeutig verloren hatte, erklärte ein Soldat, der seinen linken Arm verloren hatte, gegenüber Klemperer, Hitler habe noch nie gelogen. An Hitler glaube ich. Die letzte Art und Weise ist unangebrachter Glaube. Dazu gehörten all die selbstvergötternden Behauptungen eines Präsidenten, wenn er davon sprach, er allein könne etwas lösen oder ich bin eure Stimme. Wenn der Glaube auf diese Weise vom Himmel auf die Erde herabsteigt, bleibt kein Platz für die kleinen Wahrheiten unserer individuellen Wahrnehmung und Erfahrung. Was Klemperer besonders schockierte, war die Tatsache, dass dieser Übergang von Dauer zu sein schien. Sobald die Wahrheit nicht mehr faktisch, sondern orakelhaft war, waren Beweise irrelevant. So ließ ein Handwerker bei Kriegsende Klemperer wissen: Nein, zum Teufel nein. Mit Begreifen ist da gar nichts getan, man muss glauben. Ich glaube an den Führer. Eugene Ionesco, der berühmte rumänische Dramatiker, musste in den 1930er Jahren mit ansehen, wie ein Freund nach dem anderen in die Sprache des Faschismus hineinschlitterte. Diese Erfahrung bildete die Grundlage seines absurden Theaterstücks »Die Nashörner« von 1959, in dem sich diejenigen, die der Propaganda erliegen, in riesengroße Nashörner verwandeln. Seine persönlichen Erlebnisse beschrieb Ionesco so: Universitätsprofessoren, Studenten, Intellektuelle wurden Nazis, gingen zur Eisernen Garde, einer nach dem anderen. Anfangs waren sie mit Sicherheit keine Nazis. Rund 15 von uns kamen regelmäßig zusammen, um zu reden und Argumente gegen sie zu finden. Es war nicht leicht. Von Zeit zu Zeit sagte einer unserer Freunde: Um es klipp und klar zu sagen, ich stimme Ihnen nicht zu, aber bei bestimmten Punkten, etwa in der Frage der Juden, muss ich trotzdem zugeben, das war ein erster Fingerzeig. 3 Wochen später sollte diese Person zu einem Nazi werden. Einmal im Räderwerk nahm sie alles hin. Sie wurde zu einem Nashorn. Zum Schluss waren wir nur noch 3 oder 4, die widerstanden. Ionesco wollte uns zu der Einsicht verhelfen, wie bizarr Propaganda eigentlich ist, aber wie normal sie denen erscheint, die sich ihr ergeben. Indem er das absurde Bild vom Nashorn verwendete, wollte Ionesco den Menschen drastisch vor Augen führen, wie seltsam das war, was tatsächlich passierte. Die Nashörner streifen durch unsere neurologischen Savannen. Wir beschäftigen uns heute viel intensiver mit etwas, das wir als postfaktisch bezeichnen, und wir neigen zu der Annahme, die damit verbundene Geringschätzung von Alltagsfakten und die Konstruktion alternativer Wirklichkeiten seien etwas Neues oder Postmodernes. Doch George Orwell hat das alles schon vor 7 Jahrzehnten mit seinem Begriff des Doublethink, des Doppeldenk- oder Zwiedenkens erfasst. In der Philosophie, die hinter dem Postfaktischen steht, lebt die faschistische Einstellung gegenüber der Wahrheit wieder auf. Deshalb gibt es in unserer heutigen Welt nichts, was Klemperer oder Ionesco überraschen würde. Faschisten verachteten die kleinen Wahrheiten des Alltagslebens. Sie liebten Schlagwörter, die wie eine neue Religion klangen, und sie setzten statt auf Geschichtsschreibung oder Journalismus lieber auf kreative Mythen. Sie bedienten sich neuer Medien, damals war das der Rundfunk, um ein propagandistisches Trommelfeuer zu erzeugen, das Emotionen weckte, bevor die Menschen Zeit hatten, die Tatsachen nachzuprüfen. Und damals wie heute verwechselten viele Menschen den Glauben an einen riesenhaft aufgeblähten Führer mit der Wahrheit über die Welt, die uns allen gemeinsam ist. Nach der Wahrheit ist vor dem Faschismus. Elf. Frage nach und überprüfe. Ergründe Dinge selbst. Verbringe mehr Zeit mit langen Artikeln. Unterstütze den investigativen Journalismus, indem du Printmedien abonnierst. Denk daran, dass einige der Dinge, die sich im Internet finden, dir schaden wollen. Erkundige dich nach Webseiten, die Propagandakampagnen kritisch unter die Lupe nehmen, von denen einige im Ausland sitzen. Übernimm Verantwortung für das, was du mit anderen kommunizierst. Was ist Wahrheit? Mitunter stellen Menschen diese Frage, weil sie nichts tun wollen. Der allgemeine Zynismus vermittelt uns das Gefühl, hip und alternativ zu sein. Dabei schlittern wir gemeinsam mit unseren Mitbürgern längst hinein in einen Morass der Gleichgültigkeit. Es ist deine Fähigkeit, Fakten zu unterscheiden, die dich zu einem Individuum macht, und es ist das kollektive Vertrauen in das gemeinsame Wissen, das uns zu einer Gesellschaft macht. Das Individuum, das nachfragt, ist auch der Bürger, der sich konstruktiv am Aufbau des Gemeinwesens beteiligt. Der Führer, der die Fragenden nicht mag, ist ein potenzieller Tyrann. 2016 behauptete ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat auf einem russischen Propagandasender, die amerikanischen Medien seien unglaublich verlogen. Er schloss zahlreiche Berichterstatter von seinen Wahlkampfveranstaltungen aus und schürte bei seinen Zuhörern regelmäßig den Hass auf Journalisten. Wie die Führer autoritärer Regime versprach er, die Meinungsfreiheit durch Gesetze einzuschränken, die Kritik verhindern sollen. Als Präsident benutzte er das Wort Lügen, um damit Fakten zu bezeichnen, die ihm nicht gefielen, und bezeichnete Journalisten als Volksfeinde, wie es Hitler und die Nazis getan hatten. Wo die Nazis Lügenpresse sagten, sagte er Fake News. Freundlicher ging dieser Präsident mit dem Internet um, seiner Quelle für irreführende Informationen, die er an Millionen von Menschen übermittelte. Als sich Hannah Arendt 1971 mit den Lügen beschäftigte, die in den USA über den Vietnamkrieg verbreitet wurden, tröstete sie sich mit dem Gedanken, dass die Macht der Fakten in einer freien Gesellschaft stärker sei als alle Lügen. Zitat: Unter normalen Umständen kommt der Lügner gegen die Wirklichkeit, für die es keinen Ersatz gibt, nicht auf. So groß das Gewebe aus Unwahrheiten eines Lügners auch sein mag, es wird doch, selbst wenn er Computer zur Hilfe nimmt, niemals groß genug sein, um die Unendlichkeit des Wirklichen zuzudecken. Das mit den Computern stimmt nicht mehr. Für viele Amerikaner ist die zweidimensionale Welt des Internets wichtiger geworden als die dreidimensionale Welt menschlichen Kontakts. Menschen, die von Tür zu Tür gehen, stoßen auf völlig überraschte Bürger, die merken, dass sie mit einem Menschen aus Fleisch und Blut über Politik würden sprechen müssen, statt über ihre Facebook-Feeds in ihren Ansichten bestätigt zu werden. Innerhalb der Welt des Internets sind neue Kollektive entstanden, die bei Tageslicht unsichtbar sind. Stämme mit spezifischen Weltbildern, verbunden mit Manipulation. Und ja, es gibt eine Verschwörung, die man online findet. Es ist diejenige, die dich online hält und nach Verschwörungen suchen lässt. Wir brauchen Print-Journalisten, damit sich Geschichten auf der Zeitungsseite und in unseren Köpfen entwickeln können. Was heißt es beispielsweise, wenn der Präsident davon spricht, Frauen würden an den Herd gehören, eine Schwangerschaft sei eine Unannehmlichkeit, Mütter würden im Job nicht 100% geben, Frauen sollten für Abtreibungen bestraft werden, Frauen seien Schlampen, Schweine oder Hündinnen und sexuelle Übergriffe auf sie seien erlaubt? Was bedeutet es, dass die Unternehmen eines Präsidenten durch mysteriöse Geldströme aus dem Ausland finanziert werden, dass er mehrere hundert Millionen Dollar schuldet und dass er Hilfe aus dem Ausland erbittet, um amerikanische Wahlen zu gewinnen? All das erfahren wir aus verschiedenen Medien. Wenn wir sie doch vom Bildschirm erfahren, werden wir gerne von der Logik des Spektakels in den Bann gezogen. Wenn wir von einem Skandal erfahren, regt es nur unseren Appetit auf den nächsten an. Sobald wir unterschwellig akzeptieren, dass wir eine Reality-Show anschauen, statt über das wirkliche Leben nachzudenken, kann im Grunde kein Bild dem Präsidenten politisch schaden. Reality-TV muss mit jeder Folge drastischer werden. Würden wir auf ein Video stoßen, in dem der Präsident Kosakentänze aufführt, während Wladimir Putin dazu in die Hände klatscht, würden wir vermutlich einfach noch einmal das Gleiche verlangen, wobei der Präsident dann mindestens ein Bärenkostüm tragen und sich Rubelscheine in den Mund stecken müsste. Die besseren Zeitungsjournalisten versetzen uns in die Lage, die Bedeutung dessen, was ansonsten wie isolierte Informationsbrocken wirken könnte, für uns selbst und für unser Land zu erfassen. Doch während jeder schnell mal einen Artikel reposten kann, sind Recherche und Schreiben harte Arbeit, die Zeit und Geld erfordert. Bevor du also über die Mainstream-Medien spottest, denk dran, dass sie nicht mehr Mainstream sind. Es sind der Spott und die Verachtung, die Mainstream und einfach sind, während tatsächlicher Journalismus widerspenstig und schwierig ist. Versuch einmal selbst, einen richtigen Artikel zu schreiben, der Arbeit in der wirklichen Welt erfordert. Reisen, Interviews, Kontakte zu Quellen knüpfen, in Archiven stöbern, alles verifizieren, schreiben und Abzüge korrigieren und all das in einem engen und gnadenlosen Zeitkorsett. Wenn du Freude an so etwas findest, betreibe einen Blog. Bis dahin schenke denen dein Vertrauen, die so etwas beruflich betreiben. Journalisten sind nicht perfekt, so wenig wie Menschen in anderen Berufen perfekt sind. Doch die Arbeit von Menschen, die einem journalistischen Ethos Rechnung tragen, ist von anderer Qualität als die Arbeit derer, die das nicht tun. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir für einen Klempner oder einen Mechaniker bezahlen, aber unsere Nachrichten wollen wir umsonst haben. Würden wir nicht für den Klempner oder die Autoreparatur bezahlen, würden wir nicht erwarten, Wasser trinken oder Auto fahren zu können. Warum also sollten wir uns auf der Grundlage von null Investitionen unser politisches Urteil bilden? Wir kriegen das, wofür wir bezahlen. Wenn wir nach den Fakten suchen, eröffnet uns das Internet beneidenswert viele Möglichkeiten, sie ausfindig zu machen. Die von mir zitierten Autoritäten verfügten über nichts dergleichen. Leszek Kołakowski, der große polnische Philosoph und Historiker, von dem das Motto zu diesem Buch stammt, verlor seinen Lehrstuhl an der Universität Warschau, weil er seine Stimme gegen das kommunistische Regime erhoben hatte und wurde mit einem Publikationsverbot belegt. Das erste Zitat in diesem Buch von Hannah Arendt stammt aus einem Essay mit dem Titel »Wir Flüchtlinge«, einem wunderbaren Text, geschrieben von jemandem, der dem mörderischen NS-Regime entkommen war. Ein brillanter Kopf wie Viktor Klemperer, heute viel bewundert, ist nur deshalb in Erinnerung geblieben, weil er während der NS-Herrschaft unbeirrt ein geheimes Tagebuch führte. Für ihn war das eine Art Lebenselixier. Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder meine Balancierstange, ohne die ich 100-mal abgestürzt wäre. Václav Havel, der bedeutendste Denker unter den kommunistischen Dissidenten der 1970er Jahre, widmete seinen wichtigsten Essay von der Macht der Ohnmächtigen einem Philosophen, der unmittelbar nach einem Verhör durch die tschechoslowakische Geheimpolizei gestorben war. In der kommunistischen CSSR wurde diese Streitschrift illegal in ein paar wenigen Exemplaren verbreitet und unter der Hand weitergegeben. Man sprach, in Anlehnung an die russischen Dissidenten, von Samizdat. Da das Leben in Lüge die Grundstütze des Systems ist, schrieb Havel, ist es kein Wunder, dass das Leben in Wahrheit eine Grundbedrohung für das System bedeutet. Im Zeitalter des Internets sind wir alle Publizisten und jeder von uns trägt eine private Verantwortung für das Wahrheitsempfinden der Öffentlichkeit. Wenn wir ernsthaft nach den Fakten suchen, kann jeder die Funktionsweise des Internets im Kleinen revolutionieren. Wenn du für dich selbst Informationen verifizierst, wirst du keine Fake News an andere verschicken. Wenn du beschließt, im Netz Berichterstattern zu folgen, denen du aus gutem Grund vertraust, kannst du das, was sie in Erfahrung gebracht haben, an andere weiterleiten. Wenn du nur Dinge von Menschen twitterst, die sich auf Journalisten berufen, die wirklich sauber gearbeitet haben, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du dir dein Hirn mit Bots und Trollen verdirbst. Die Köpfe, denen wir Schaden zufügen, wenn wir Falschmeldungen verbreiten, sehen wir nicht. Aber es ist nicht so, dass wir damit keinen Schaden anrichten. Denk ans Autofahren. Wir sehen den anderen Fahrer vielleicht nicht, aber wir wissen, dass wir ihm nicht reinfahren sollen. Wir wissen, dass das uns beiden schaden würde. Wir schützen den anderen, ohne ihn zu sehen. Und das dutzende Male jeden Tag. Ganz ähnlich sehen wir den anderen vor seinem Computer vielleicht nicht, aber auch wir tragen Verantwortung für das, was auf dem Bildschirm ist. Wenn wir es vermeiden, den Köpfen unsichtbarer anderer im Internet Gewalt anzutun, werden andere lernen, das auch zu tun. Und dann wird unser Internetgebrauch nicht wie ein einziger blutiger Verkehrsunfall aussehen. Zwölf. Nimm Blickkontakt auf und unterhalte dich mit anderen. Das ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit. Es gehört schlicht dazu, wenn man Bürger und verantwortungsvolles Mitglied einer Gesellschaft ist. Es dient überdies dazu, mit der Umgebung in Kontakt zu bleiben, gesellschaftliche Barrieren einzureißen und zu erkennen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Wenn wir in eine Kultur der Denunziation geraten sollten, wirst du über die psychologische Landschaft deiner Alltagsumgebung Bescheid wissen wollen. Tyrannische Regime entstanden im Europa des 20. Jahrhunderts zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, doch den Erinnerungen ihrer Opfer ist ein einziger zärtlicher Moment gemeinsam. Ob es dabei um das faschistische Italien in den 1920er Jahren, das nationalsozialistische Deutschland der 1930er Jahre, die Sowjetunion während des großen Terrors 1937-38 oder die Säuberungen im kommunistischen Osteuropa in den 1940er und 50er Jahren geht, Menschen, die in der Angst vor Repressionen lebten, erinnerten sich immer daran, wie sie von ihren Nachbarn behandelt wurden. Ein Lächeln, ein Händeschütteln oder ein Gruß, banale Gesten in einer normalen Situation bekamen große Bedeutung. Wenn Freunde, Kollegen oder Bekannte wegschauten oder die Straßenseite wechselten, um jeden Kontakt zu vermeiden, wuchs die Angst. Du weißt heute oder morgen nicht genau, wer sich in deinem Land bedroht fühlt. Aber wenn du jeden bestärkst, kannst du sicher sein, dass sich bestimmte Leute besser fühlen werden. In den gefährlichsten Zeiten kennen diejenigen, die fliehen und überleben, in der Regel Menschen, denen sie vertrauen können. Alte Freunde zu haben, ist so etwas wie eine letzte Zuflucht. Sich neue Freunde zu machen, ist der erste Schritt hin zur Veränderung. Dreizehn. Praktiziere physische Politik. Macht will, dass es sich dein Körper in einem Sessel bequem macht und deine Gefühle sich vor der Mattscheibe auflösen. Geh hinaus. Bewege deinen Körper an unvertraute Orte mit nicht vertrauten Menschen. Gewinne neue Freunde und marschiere gemeinsam mit ihnen. Damit Widerstand Erfolg hat, müssen zwei Grenzen überschritten werden. Erstens muss der Wunsch nach Veränderung Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen, die nicht in allem gleicher Meinung sind. Zweitens müssen sich Menschen an Orten zusammenfinden, die nicht ihr Zuhause sind, und mit anderen zusammentun, die bislang nicht ihre Freunde waren. Protest lässt sich über die sozialen Medien organisieren, aber real wird er erst, wenn er die Straße erreicht. Wenn Tyrannen die Folgen ihres Handelns nicht in der dreidimensionalen Welt spüren, wird sich nichts ändern. Das eindrucksvollste Beispiel für erfolgreichen Widerstand gegen den Kommunismus war die Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen 1980-81. Eine Koalition aus Arbeitern und Angehörigen höherer Berufe, Katholiken und weltlichen Gruppierungen. Ihre Anführer hatten unter dem Kommunismus einige harte Lektionen gelernt. 1968 mobilisierte das Regime Arbeiter gegen protestierende Studenten. Als 1970 ein Streik in Danzig blutig niedergeschlagen wurde, war es an den Arbeitern, sich isoliert zu fühlen. 1976 jedoch bildeten Intellektuelle und Angehörige höherer Berufe ein Komitee zur Unterstützung von Arbeitern, die von der Regierung verfolgt wurden. Ihm gehörten Rechte und Linke, Gläubige und Atheisten an, die sich Vertrauen bei den Arbeitern erwarben, also Menschen, mit denen sie ansonsten nichts zu tun gehabt hätten. Als polnische Arbeiter 1980 an der Ostseeküste erneut in den Streik traten, schlossen sich ihnen Anwälte, Wissenschaftler und andere an, die sie in ihren Forderungen unterstützten. Ergebnis waren die Schaffung einer freien Gewerkschaft, aber auch Garantien der Regierung, die Menschenrechte zu beachten. In den 16 Monaten, in denen die Gewerkschaftsbewegung Solidarność legal war, schlossen sich ihr 10 Millionen Menschen an und inmitten von Streiks, Protestmärschen und Demonstrationen wurden unzählige neue Freundschaften geschlossen. Das kommunistische Regime Polens schlug die Bewegung 1981 mit der Ausrufung des Kriegsrechts nieder. Als die Kommunisten 8 Jahre später, 1989, Verhandlungspartner brauchten, mussten sie sich an Solidarność wenden. Die Gewerkschaftsbewegung beharrte auf Wahlen, aus denen sie anschließend als Siegerin hervorging. Das war der Anfang vom Ende des Kommunismus in Polen, Osteuropa und der Sowjetunion. Die Entscheidung, sich öffentlich zu engagieren, beruht auf der Fähigkeit, sich ein Privatleben zu bewahren. Wir sind nur frei, wenn wir selbst darüber bestimmen können, wann wir gesehen werden und wann wir nicht zu sehen sind. Führe ein Privatleben. Herrscher von der übleren Sorte werden alles, was sie über dich wissen, dazu verwenden, um dich zu schikanieren. Säubere deinen Computer regelmäßig von Malware. Denk dran, dass deine E-Mails jeder lesen kann. Überlege, ob du nicht alternative Formen des Internets nutzen oder schlicht weniger davon Gebrauch machen kannst. Tausch dich persönlich mit anderen aus. Vermeide aus dem gleichen Grund alle rechtlichen Schwierigkeiten. Tyrannen suchen nach dem Haken, an dem sie dich aufhängen können. Versuche, ihnen keinen solchen Haken zu bieten. Was die große politische Denkerin Hannah Arendt mit Totalitarismus meinte, war nicht ein allmächtiger Staat, sondern die Aufhebung des Unterschieds zwischen privatem und öffentlichem Leben. Wir sind nur insoweit frei, als wir die Kontrolle darüber ausüben, was Menschen über uns wissen und unter welchen Umständen sie an dieses Wissen gelangen. Während des Wahlkampfs 2016 machten Amerikaner, ohne es überhaupt zu bemerken, einen Schritt in Richtung Totalitarismus, indem sie die Verletzung der elektronischen Privatsphäre als normal akzeptierten. Ob nun der amerikanische oder der russische Geheimdienst oder irgendeine andere Institution dafür verantwortlich ist, Diebstahl, Diskussion oder Veröffentlichung persönlicher Kommunikation zerstören einen Grundpfeiler unserer Rechte. Wenn wir keine Kontrolle darüber haben, wer was wann liest, können wir nicht mehr in der Gegenwart agieren oder für die Zukunft planen. Wer auch immer in deine Privatsphäre eindringen kann, kann dich nach Belieben demütigen und deine Beziehungen zerstören. Niemand, außer vielleicht ein Tyrann, hat ein Privatleben, das die öffentliche zur Schaustellung in feindlicher Absicht überlebt. Die gut getimten E-Mail-Bomben des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 waren auch eine wirkungsvolle Form der Desinformation. Worte, die in einer bestimmten Situation niedergeschrieben wurden, ergeben nur in diesem Kontext einen Sinn. Allein schon sie aus ihrem historischen Zusammenhang zu reißen und in einen anderen historischen Moment zu stellen, ist ein Akt der Fälschung. Schlimmer noch, als die Medien diese E-Mail-Bomben so behandelten, als seien es Nachrichten, begingen sie Verrat an ihrem eigenen Auftrag. Nur wenige Journalisten versuchten zu erklären, warum Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses oder jenes gesagt oder geschrieben haben. Gleichzeitig erlaubten es sich die Medien, indem sie die Verletzung der Privatsphäre als Nachrichten behandelten, sich von den tatsächlich wichtigen Ereignissen ablenken zu lassen. Statt über die Verletzung von Grundrechten zu berichten, schwelgten unsere Medien in der Regel lieber gedankenlos in dem voyeuristischen Interesse, das wir an den Angelegenheiten anderer Menschen haben. unsere Gier nach dem Geheimen, sagte Hannah Arendt, ist auch auf gefährliche Weise politisch. Der Totalitarismus beseitigt den Unterschied zwischen privat und öffentlich nicht nur, um Individuen unfrei zu machen, sondern auch, um die gesamte Gesellschaft von der normalen Politik weg und zu Verschwörungstheorien hinzuziehen. Statt nach den Tatsachen zu fragen oder Interpretationen zu liefern, lassen wir uns verführen von der Vorstellung verborgener Realitäten und finsterer Verschwörungen, die alles erklären. Längst haben die besseren Reporter das alles begriffen, aber Millionen Amerikaner ziehen es mittlerweile vor, in ihren Blasen zu verschwinden, statt sich mit Fakten auseinanderzusetzen. Wie uns diese E-Mail-Bomben deutlich gemacht haben, funktioniert dieser Mechanismus selbst dann, wenn das, was dabei enthüllt wird, überhaupt nicht von Interesse ist. Allein schon der Akt, etwas ans Tageslicht zu zerren, was einst vertraulich war, wird hier zur Story. Auffallend dabei ist, dass Nachrichtenmedien in dieser Hinsicht viel schlimmer sind als beispielsweise Mode- oder Sportreporter. Der Modereporter weiß, dass die Models im Umkleideraum ihre Kleider ausziehen und der Sportreporter weiß, dass Athleten in der Kabine duschen, aber beide lassen sie nicht zu, dass Privatangelegenheiten die Geschichte, über die sie berichten sollen, verdrängen. Wenn wir in Momenten über die Tyrannen, Oligarchen und Geheimdienstleute bestimmen, aktives Interesse an Dingen von zweifelhafter Relevanz zeigen, beteiligen wir uns an der Zerstörung unserer eigenen politischen Ordnung. Sicher, wir können das Gefühl haben, dass wir damit nichts anderes tun als alle anderen. Das stimmt. Und das ist genau das, was Hannah Arendt als die Verwandlung einer Gesellschaft in einen Mob beschrieb. Wir können versuchen, dieses Problem individuell zu lösen, indem wir unsere eigenen Computer sichern. Wir können aber auch versuchen, es kollektiv zu lösen, indem wir beispielsweise Organisationen unterstützen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Engagiere dich für einen guten Zweck. Sei in politischen oder anderweitigen Organisationen aktiv, die deine Sicht aufs Leben zum Ausdruck bringen. Such dir ein oder zwei Wohltätigkeitsorganisationen aus und spende ihnen regelmäßig Geld. Damit hast du eine freie Entscheidung getroffen, welche die Zivilgesellschaft unterstützt und anderen dabei hilft, Gutes zu tun. Es erfüllt mit Befriedigung, wenn man weiß, dass man ganz gleich, wie der Gang der Ereignisse ist, anderen hilft, Gutes zu tun. Viele von uns können es sich leisten, irgendeinen Teil des riesigen Netzwerks aus Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die einer unserer früheren Präsidenten als 1000 Lichtpunkte bezeichnete. Diese Lichtpunkte sieht man, wie Sterne in der Abenddämmerung am besten, wenn der Himmel sich verdunkelt. Wenn wir an Freiheit denken, denken wir üblicherweise an eine Auseinandersetzung zwischen einem einsamen Individuum und einer mächtigen Regierung. Wir ziehen daraus gerne den Schluss, dass das Individuum gestärkt werden sollte und die Regierung in die Schranken gewiesen. Das ist alles schön und gut. Doch ein Element der Freiheit ist die Wahl von Gefährten. Und dann besteht eine Verteidigung der Freiheit in der Aktivität von Gruppen zur Unterstützung ihrer Mitstreiter. Das ist ein Grund, warum wir uns für Aktivitäten engagieren sollten, die für uns, unsere Freunde, unsere Familien von Interesse sind. Diese Aktivitäten müssen nicht explizit politisch sein. Václav Havel, der tschechische Dissident, nannte als Beispiel die Kunst, gutes Bier zu brauen. Wenn wir stolz auf diese Tätigkeiten sind und andere kennenlernen, denen es ähnlich geht, schaffen wir eine Zivilgesellschaft. Etwas gemeinsam zu unternehmen lehrt uns, dass wir Menschen jenseits eines engen Kreises von Freunden und Familienangehörigen vertrauen können und lässt uns Autoritäten erkennen, von denen wir etwas lernen können. Die Fähigkeit zu vertrauen und zu lernen kann dazu führen, dass das Leben weniger chaotisch und rätselhaft erscheint und demokratische Politik plausibler und attraktiver wirkt. Die antikommunistischen Dissidenten Osteuropas, die es mit einer viel extremeren Situation zu tun hatten als wir heute, erkannten die scheinbar unpolitische Aktivität der Zivilgesellschaft als Ausdruck und Hort der Freiheit. Sie hatten recht. Im 20. Jahrhundert waren alle großen Feinde der Freiheit auch Feinde von Nichtregierungsorganisationen, Wohltätigkeitsvereinen und dergleichen. Die Kommunisten verlangten, dass sich alle derartigen Gruppen offiziell registrieren ließen und de facto in Institutionen der Kontrolle umwandelten. Die Faschisten schufen ein sogenanntes korporatistisches System, in dem jede menschliche Tätigkeit ihren angestammten Platz hatte, immer aber dem Einparteienstaat untergeordnet war. Die heutigen autoritären Führer in Indien, der Türkei, Russland, China, Brasilien sind gegenüber der Vorstellung von gemeinnützigen Vereinigungen und Nichtregierungsorganisationen ebenfalls hochgradig allergisch. Lerne von Gleichgesinnten in anderen Ländern. Halte deine Freundschaften mit Menschen im Ausland aufrecht oder such dir neue Freunde in anderen Ländern. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten in den Vereinigten Staaten und einer Reihe von anderen Ländern sind Teil einer allgemeineren Entwicklung. Kein Land wird allein eine Lösung dafür finden. Sorge dafür, dass du und deine Familie über Pässe verfügen. 2016 schienen amerikanische Journalisten einen Präsidentschaftswahlkampf missverstanden zu haben. Als ein scheinbar aussichtsloser Kandidat ein Hindernis nach dem anderen überwand und von einem Sieg zum nächsten eilte, versicherten uns die Kommentatoren, auf der nächsten Stufe werde er gestoppt, von der einen oder anderen guten amerikanischen Institution. Derweil gab es eine Gruppe von Beobachtern, die eine andere Position vertraten. Osteuropäer und diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Osteuropa befassen. Für sie war der Wahlkampf des Präsidenten in vielerlei Hinsicht vertraut, und das Endergebnis war für sie keine Überraschung. Ukrainische und russische Journalisten, welche die Luft im Mittleren Westen schnupperten, verkündeten realistischere Dinge als amerikanische Meinungsforscher, die von Berufs wegen Bescheid über die politische Stimmung im eigenen Land wissen sollten. Auf Ukrainer wirkten die Amerikaner seltsam träge in ihrer Reaktion auf die offenkundigen Gefahren des Cyberkriegs und gezielter Lügen. Als die russische Propaganda sich 2013 die Ukraine zum Ziel erkor, reagierten junge ukrainische Journalisten und andere sofort, entschieden und nicht selten humorvoll mit Kampagnen zur Entlarvung der Desinformation. Gegen die Ukraine setzte Russland viele der gleichen Techniken ein, die es später gegen die USA verwendete, während es gleichzeitig in die Ukraine einmarschierte. Als russische Medien 2014 fälschlicherweise behaupteten, ukrainische Truppen hätten einen kleinen Jungen gekreuzigt, reagierte die Ukraine sofort und wirkungsvoll, zumindest innerhalb der Ukraine. Als russische Medien 2016 verbreiteten, Hillary Clinton sei krank, weil sie in einer E-Mail einen Artikel über Entscheidungsschwäche, was keine Krankheit ist, erwähnt hatte, wurde diese Geschichte von Amerikanern weiterverbreitet. Die Ukrainer blieben siegreich, während die Amerikaner verloren. Und zwar in dem Sinne, dass die Russen in ihrem Nachbarland nicht das Regime bekamen, das sie wollten, während in den USA der von ihnen bevorzugte Kandidat triumphierte. Das sollte uns zu denken geben. Die Geschichte, die eine Zeit lang von West nach Ost zu verlaufen schien, bewegt sich nun offenbar von Ost nach West. Alles, was hier geschieht, scheint zuerst dort passiert zu sein. Die Tatsache, dass die meisten Amerikaner keinen Pass besitzen, ist zu einem Problem für die amerikanische Demokratie geworden. Manchmal behaupten Amerikaner, sie bräuchten keine Reisedokumente, weil sie lieber in Amerika die Freiheit bis auf den Tod verteidigen würden. Das sind schöne Worte, aber sie verfehlen einen entscheidenden Punkt. Der Kampf wird lange dauern. Selbst wenn er Opfer erfordert, verlangt er zunächst nachhaltiges Interesse an der Welt um uns herum, damit wir wissen, wogegen wir Widerstand leisten und wie wir das am besten tun. Einen Pass zu haben, ist deshalb kein Zeichen der Kapitulation, im Gegenteil. Es hat etwas Befreiendes, denn es verschafft uns die Möglichkeit neuer Erfahrungen. Wir können erleben, wie andere Menschen, die mitunter klüger sind als wir, auf ähnliche Probleme reagieren. da so vieles von dem, was im Moment passiert, aus der übrigen Welt oder aus der jüngsten Geschichte vertraut ist, müssen wir genau hinschauen und zuhören. Achte auf gefährliche Wörter. Verwende die Wörter Extremismus und Terrorismus nur mit größter Vorsicht. Sei dir bewusst, welch fatale Bedeutung Begriffe wie Notstand oder Ausnahmezustand haben. Sei wütend, wenn jemand patriotisches Vokabular auf hinterhältige Weise benutzt. Der wohl intelligenteste Nationalsozialist, der Staatsrechtler Carl Schmitt, erklärte in glasklarer Sprache den Wesenskern faschistischen Regierens. Um alle Regeln zu zerstören, so erklärte er, müsse man sich auf die Idee der Ausnahme konzentrieren. Ein NS-Führer schaltet seine Gegner aus, indem er die allgemeine Überzeugung herstellt, der gegenwärtige Moment sei eine Ausnahme und anschließend den Ausnahmezustand in einen dauerhaften Notstand verwandelt. Dann tauschen Bürger reale Freiheit für falsche Sicherheit ein. Wenn Politiker heute den Terrorismus beschwören, sprechen sie selbstverständlich von einer ganz realen Gefahr. Wenn sie uns aber beibringen wollen, im Namen der Sicherheit auf Freiheit zu verzichten, sollten wir auf der Hut sein. Zwischen beidem besteht nämlich nicht zwangsläufig eine Wechselbeziehung. Mitunter gewinnen wir tatsächlich das eine, wenn wir das andere verlieren, mitunter aber auch nicht. Wer dir versichert, Sicherheit sei nur um den Preis der Freiheit zu haben, will dir in der Regel beides verwehren. Du kannst zweifellos auf Freiheit verzichten, ohne dafür mehr Sicherheit zu bekommen. Das Gefühl, sich einer Autorität zu unterwerfen, mag beruhigend sein, aber es ist nicht das gleiche wie tatsächliche Sicherheit. Ähnlich mag es nervenaufreibend sein, ein Stück Freiheit zu erkämpfen, aber dieses momentane Unbehagen ist nicht gefährlich. Wir können uns leicht Situationen vorstellen, in denen wir gleichzeitig Freiheit und Sicherheit opfern. Wenn wir in eine Beziehung eintreten, in der wir missbraucht werden oder für einen Faschisten stimmen. Ähnlich ist es nicht allzu schwer, sich Entscheidungen auszumalen, die Freiheit wie Sicherheit steigern, etwa indem man einen Arzt aufsucht, aus einer Missbrauchsbeziehung ausbricht oder aus einem faschistischen Staat auswandert. Es ist Aufgabe der Regierung, für ein Mehr an Freiheit und Sicherheit zu sorgen. Extremismus hat zweifellos einen üblen Beiklang und Regierungen versuchen häufig, diesen Begriff noch schlechter klingen zu lassen, indem sie im gleichen Satz das Wort Terrorismus verwenden. Aber der Terminus hat nicht wirklich eine Bedeutung. Es gibt keine Lehre namens Extremismus. Wenn Tyrannen von Extremisten sprechen, meinen sie einfach nur Menschen, die nicht mit dem Strom schwimmen. Und es sind die Tyrannen selbst, die in diesem bestimmten Augenblick definieren, was der Mainstream ist. Dissidenten des 20. Jahrhunderts, ob sie sich dem Faschismus oder dem Kommunismus widersetzten, wurden als Extremisten bezeichnet. Moderne autoritäre Regime wie das in Russland berufen sich auf Gesetze gegen den Extremismus, um Kritiker ihrer Politik zu bestrafen. Auf diese Weise bezeichnet der Begriff des Extremismus im Grunde alles, nur nicht das, was tatsächlich extrem ist, die Tyrannei. Bleib ruhig, wenn das Undenkbare eintritt. Moderne Tyrannei ist Terrormanagement. Wenn es zu einem Terroranschlag kommt, dann denkt daran, dass Autoritäre solche Ereignisse nutzen, um ihre Macht zu festigen. Die plötzliche Katastrophe, die das Ende der Gewaltenteilung, die Auflösung von Oppositionsparteien, die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit und so weiter erfordert, ist der älteste Trick im Lehrbuch Hitlers. Fall nicht darauf herein. Der Reichstagsbrand war der Augenblick, in dem Hitlers Regierung, die überwiegend mit demokratischen Mitteln an die Macht gelangte, zum bedrohlich dauerhaften NS-Regime wurde. Er ist quasi der Archetyp des Terrormanagements. Am 27. Februar 1933 gegen 9 Uhr abends begann der Reichstag, der Sitz des deutschen Parlaments, zu brennen. Wer hat das Feuer an jenem Abend in Berlin gelegt? Wir wissen es nicht, und es ist auch nicht wirklich wichtig. Entscheidend ist, dass dieser spektakuläre Terrorakt den Anstoß zur Notstandspolitik der Nationalsozialisten gab. Das Flammenmeer dieser Nacht genießend, verkündete Hitler: Dieses Feuer ist erst der Anfang. Ganz unabhängig davon, ob die Nationalsozialisten das Feuer selbst gelegt hatten oder nicht, erkannte Hitler die politische Chance, die sich hier eröffnete. Es gibt kein Erbarmen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Tags darauf hob eine Verordnung die Grundrechte aller deutschen Bürger auf und erlaubte es der Polizei, Menschen präventiv in Haft zu nehmen. Dank Hitlers Behauptung, der Brand sei das Werk von Deutschlands Feinden, erzielte die NSDAP bei den Parlamentswahlen am 5. März einen entscheidenden Sieg. Die Polizei und die paramilitärischen Gruppierungen der Nationalsozialisten begannen mit Razzien gegen Angehörige linker Parteien und steckten sie in improvisierte Konzentrationslager. Am 23. März verabschiedete das neue Parlament ein Ermächtigungsgesetz, das es Hitler erlaubte, qua Verordnung zu regieren. Deutschland verblieb anschließend für die nächsten 12 Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in einem Ausnahmezustand. Hitler hatte einen Terrorakt, ein Ereignis, das an sich nur von begrenzter Bedeutung war, dazu genutzt, um ein Terrorregime zu errichten, das Millionen von Menschen ermordete und die Welt veränderte. Die Autoritären von heute sind ebenfalls Manager des Terrors, nur sind sie darin vielleicht noch kreativer. Man denke nur an das gegenwärtige russische Regime, das einen amerikanischen Kandidaten unterstützte. Wladimir Putin kam nicht nur durch einen Vorfall an die Macht, der auffallend an den Reichstagsbrand erinnert, sondern nutzte anschließend eine Reihe von Terroranschlägen, tatsächlichen, fraglichen und falschen, um alle Hindernisse für die uneingeschränkte Macht in Russland zu beseitigen und demokratische Nachbarn anzugreifen. Als Putin im August 1999 von einem gescheiterten Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten ernannt wurde, war er weitgehend unbekannt und verfügte nur über eine verschwindende Zustimmungsrate. Im Monat darauf wurde eine Reihe von Wohngebäuden in russischen Städten in die Luft gesprengt, offenkundig vom russischen Inlandsgeheimdienst. Seine Offiziere wurden von ihren eigenen Kollegen verhaftet, weil es Beweise für ihre Schuld gab. In einem anderen Fall verkündete der Sprecher des russischen Parlaments eine Explosion schon ein paar Tage, bevor sie überhaupt stattfand. Putin rief einen Vergeltungskrieg gegen die muslimische Bevölkerung in der russischen Provinz Tschetschenien aus und versprach, die angeblichen Täter zu jagen und sie im Scheißhaus auszuradieren. Die russische Nation rückte zusammen. Die Zustimmungsraten Putins schossen nach oben. Im März darauf gewann er die Präsidentschaftswahl. Als russische Sicherheitskräfte beim Vorgehen gegen einen tatsächlichen Terrorangriff auf ein Moskauer Theater zahlreiche russische Zivilisten töteten, nutzte Putin die Gelegenheit, um das Privatfernsehen unter seine Kontrolle zu bringen. Als 2004 eine Schule in Beslan von Terroristen überfallen wurde, unter seltsamen Umständen, die auf eine Provokation schließen ließen, schaffte Putin den Posten der gewählten Regionalgouverneure ab. Putins Aufstieg zur Macht und seine Ausschaltung zweier wichtiger Institutionen, des Privatfernsehens und der gewählten Regionalgouverneure, wurden durch das Management von realem, falschem und fragwürdigem Terrorismus ermöglicht. Nachdem Putin 2012 ins Präsidentenamt zurückgekehrt war, wurde das Terrormanagement zu einem Bestandteil der Außenpolitik. Beim Einmarsch in die Ukraine 2014 verwandelte Russland eigene reguläre Armeeeinheiten in eine Terrortruppe, indem man die Uniformabzeichen beseitigte und jegliche Verantwortung für das schlimme Leid leugnete, das diese Kämpfer verursachten. Im Kampf um die Donbass-Region im Südosten der Ukraine setzte Russland irreguläre Kämpfer aus Tschetschenien ein und schickte reguläre Truppeneinheiten, die in muslimischen Gebieten stationiert waren und nun die Invasion unterstützen sollten. Überdies versuchte Russland, allerdings ohne Erfolg, die ukrainischen Präsidentschaftswahlen 2014 digital zu manipulieren. Im April 2015 kaperten russische Hacker die Übertragung eines französischen Fernsehsenders, gaben sich für den IS aus und sendeten dann Material, das in Frankreich Angst und Schrecken verbreiten sollte. Russland gaukelte ein Cyberkalifat vor, damit die Franzosen den Terror noch mehr fürchteten, als sie es ohnehin bereits taten. Ziel war es vermutlich, dem rechten Front National Wähler in die Arme zu treiben, einer Partei, die von Russland finanziell unterstützt wird. Als bei einem Terrorangriff in Paris im November 2015 130 Menschen ermordet und 368 verletzt wurden, jubelte der Gründer einer kremlnahen Denkfabrik, der Terror werde Europa in Richtung Faschismus und Russland treiben. Mit anderen Worten, man glaubte, dass sowohl der falsche als auch der reale islamistische Terror in Westeuropa im russischen Interesse waren. Anfang 2016 sorgte Russland für einen Moment des falschen Terrors in Deutschland. Während in Syrien die Zivilbevölkerung bombardiert wurde und deshalb muslimische Flüchtlinge nach Europa drängten, nutzte Russland ein Familiendrama, um den Deutschen weiszumachen, Muslime würden Kinder vergewaltigen. Auch hier scheint das Ziel gewesen zu sein, ein demokratisches System zu destabilisieren und der extremen Rechten Rückenwind zu verschaffen. Im September des Vorjahres hatte die deutsche Regierung angekündigt, eine 500.000 Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Russland begann anschließend mit Luftangriffen in Syrien, die Zivilisten zum Ziel hatten. Nachdem Russland damit für weitere Flüchtlinge gesorgt hatte, lieferte es auch noch das zugehörige Narrativ. Im Januar 2016 verbreiteten die russischen Massenmedien eine Geschichte, wonach in Deutschland ein Mädchen russischer Herkunft, das kurzzeitig als vermisst gemeldet worden war, von muslimischen Zuwanderern entführt und tagelang vergewaltigt worden sei. Mit verdächtigem Eifer organisierten rechte Gruppierungen in Deutschland Proteste gegen die Regierung. Als die örtliche Polizei der Bevölkerung mitteilte, es habe keinerlei Vergewaltigung gegeben, warfen russische Medien ihr vor, sie würde die Wahrheit vertuschen. Selbst russische Diplomaten machten bei dem Spektakel mit. Nach 2016 wurden die USA zu einem Land inszenierter Krisen, beispielsweise angeblichen Invasionen von Flüchtlingen. Eine echte Plage, die tötete, wurde zu einer Gelegenheit für jene, die Schutzmaßnahmen ablehnten, ihre Bundesstaaten zu befreien. Ein echter Mord an einem Afroamerikaner wurde zu einer eingebildeten Welle von Gewalt gegen die Vorstädte. Eine sichere Wahl wurde zum Anlass für eine große Lüge über ihre Ergebnisse. Dies nahm die Form der Dolchstoßlegende an, ein Verrat innerer Feinde, der Gründungsmythos der Nazis. Für Tyrannen hält der Reichstagsbrand die Lektion bereit. Ein Augenblick des Schocks ermöglicht ewige Unterwerfung. Für uns hält der Reichstagsbrand die Lektion bereit. Unsere natürliche Angst und Trauer darf nicht zur Zerstörung unserer Institutionen führen. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben oder nicht zu trauern. Mut bedeutet, Terrormanagement sofort zu erkennen und ihm zu widerstehen. Und zwar vom Augenblick des Anschlags an, also genau dann, wenn es am schwierigsten erscheint. James Madison brachte es schön auf den Punkt, dass Tyrannei aus günstigen Notfällen entsteht. Nach dem Reichstagsbrand schrieb Hannah Arendt, sie sei nun nicht mehr der Ansicht, dass man einfach nur Zuschauer sein könne. Sei patriotisch. Lebe den künftigen Generationen vor, was dein Land bedeutet. Sie werden dein Beispiel nötig haben. Was ist Patriotismus? Beginnen wir damit, was Patriotismus nicht ist. Es ist nicht patriotisch, sich um den Wehrdienst zu drücken und Kriegshelden und ihre Familien zu verspotten. Es ist nicht patriotisch, Angehörige der Streitkräfte, die sich im aktiven Dienst befinden, in den eigenen Unternehmen zu diskriminieren oder seelisch versehrte Veteranen als schwach zu bezeichnen. Es ist nicht patriotisch, die eigene Suche nach Sexualpartnern in New York mit dem Militärdienst in Vietnam, dem man sich entzogen hat, zu vergleichen. Es ist nicht patriotisch, keine Steuern zu zahlen, insbesondere dann, wenn amerikanische Arbeiterfamilien Steuern zahlen. Es ist nicht patriotisch, diese hart arbeitenden, steuerzahlenden amerikanischen Familien zu bitten, den eigenen Präsidentschaftswahlkampf zu finanzieren und ihre Beiträge dann in die eigenen Unternehmen zu stecken. Es ist nicht patriotisch, ausländische Diktatoren zu bewundern. Es ist nicht patriotisch, Beziehungen zu Muammar al-Gaddafi zu pflegen oder zu behaupten, Bashar al-Assad und Wladimir Putin seien außergewöhnliche Staatsmänner. Es ist nicht patriotisch, ausländische Staatschefs dazu aufzurufen, sich in amerikanische Präsidentschaftswahlen einzumischen. Es ist nicht patriotisch, auf Wahlkampfveranstaltungen russische Propaganda zu zitieren. Es ist nicht patriotisch, den gleichen Berater zu haben wie russische Oligarchen. Es ist nicht patriotisch, sich von jemandem außenpolitischen Rat zu holen, der Anteile an einem russischen Energieunternehmen besitzt. Es ist weder patriotisch, einen nationalen Sicherheitsberater zu berufen, der sich General Mischer nennt, noch ihn für seine Straftaten zu begnadigen. Es ist nicht patriotisch, wenn dieser begnadigte Amtsträger das Kriegsrecht fordert. Es ist nicht patriotisch, amerikanische Soldaten als Verlierer und Trottel zu bezeichnen. Es ist weder patriotisch, amerikanischen Familien die Gesundheitsvorsorge zu nehmen, noch sich durch eine nationale Epidemie zu golfen, in der 500.000 Amerikaner sterben. Es ist weder patriotisch, zu versuchen, eine amerikanische Wahl zu sabotieren, noch nach der Niederlage den Sieg zu beanspruchen. Es ist nicht patriotisch, zu versuchen, die Demokratie abzuschaffen. Ein Nationalist ermutigt uns dazu, uns von unserer schlimmsten Seite zu zeigen und erklärt uns anschließend, wir seien die Besten. Ein Nationalist mag all diese Dinge tun, aber ein Nationalist ist kein Patriot. Ein Nationalist, schrieb Orwell, sinnt zwar unablässig über Macht, Sieg, Niederlage, Rache nach, interessiert sich jedoch kaum dafür, was in der wirklichen Welt passiert. Nationalismus ist Relativismus, denn die einzige Wahrheit ist das Ressentiment, das wir beim Blick auf andere verspüren. Der Schriftsteller Danilo Kisch hat es so formuliert: Nationalismus hat keine universellen Werte, weder in ästhetischer noch in moralischer Hinsicht. Ein Patriot hingegen will, dass die Nation ihren Idealen gerecht wird, was bedeutet, dass er uns darum bittet, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Ein Patriot muss sich mit der wirklichen Welt beschäftigen, denn sie ist der einzige Ort, an dem sein Land geliebt und unterstützt werden kann. Ein Patriot verfügt über universelle Werte, über Maßstäbe, nach denen er seine Nation beurteilt, der er immer nur das Beste wünscht und der er wünscht, es möge ihr noch besser ergehen. Die Demokratie ist in Europa in den 1920er, 30er und 40er Jahren gescheitert und heute scheitert sie nicht nur in einem Großteil Europas, sondern auch in vielen Teilen der Welt. Es ist diese Geschichte und Erfahrung, die uns das finstere Spektrum unserer möglichen Zukunft offenbart. Ein Nationalist wird sagen, das kann hier nicht passieren. Und das ist schon der erste Schritt in Richtung Katastrophe. Ein Patriot sagt, dass es auch hier passieren könnte, aber dass wir das verhindern werden. Sei so mutig wie möglich. Wenn niemand von uns bereit ist, für die Freiheit zu sterben, dann werden wir alle unter der Tyrannei umkommen. Epilog: Geschichte und Freiheit. Der Held in Shakespeares Drama Hamlet ist ein tugendhafter Mann, der zu Recht über den plötzlichen Aufstieg eines bösen Herrschers schockiert ist. Gepeinigt von Visionen, überwältigt von Albträumen, einsam und entfremdet, hat er das Gefühl, sein Zeitempfinden wiedergewinnen zu müssen. Die Zeit ist aus den Fugen, spricht Hamlet. Fluch der Pein, muss ich sie herzustellen geboren sein. Auch unsere Zeit ist aus den Fugen. Wir haben die Geschichte vergessen, und wenn wir nicht aufpassen, werden wir sie zudem ignorieren. Wir müssen unser eigenes Zeitgefühl reparieren, wenn wir es erneuern wollen. Unser Eintreten für die Freiheit. Bis vor kurzem waren viele Amerikaner fest davon überzeugt, die Zukunft werde nur immer mehr vom Gleichen für uns bereithalten. Die scheinbar fernen Traumata des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus schienen in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Wir erlaubten uns, die Politik der Unausweichlichkeit zu akzeptieren. Das Gefühl, Geschichte könne sich nur in eine Richtung bewegen, in Richtung liberaler Demokratie. Als der Kommunismus in Osteuropa in den Jahren 1989 bis 1991 zu Ende ging, verinnerlichten wir den Mythos von einem Ende der Geschichte. Damit schwächten wir unsere Abwehrkräfte, schränkten unsere Fantasie ein und ebneten genau den Regimen den Weg, die, wie wir uns einredeten, niemals zurückkehren würden. Die Politik der Unausweichlichkeit wirkt auf den ersten Blick ohne Frage wie eine Form von Geschichte. Unausweichlichkeitspolitiker leugnen nicht, dass es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft gibt. Sie schwelgen sogar in der bunten Vielfalt der fernen Vergangenheit. Doch die Gegenwart stellen sie schlicht als einen Schritt in Richtung einer Zukunft dar, die wir bereits kennen. Einer Zukunft, in der die Globalisierung weiter um sich greift, die Vernunft an Kraft gewinnt und der Wohlstand wächst. Das bezeichnet man als Teleologie. Eine Erzählung von der Zeit, die auf ein feststehendes, üblicherweise wünschenswertes Ziel zusteuert. Auch der Kommunismus bot eine Teleologie, die ein unausweichliches sozialistisches Utopia versprach. Als diese Geschichte vor einem Vierteljahrhundert in sich zusammenfiel, zogen wir daraus den falschen Schluss. Statt Teleologien grundsätzlich zu verwerfen, glaubten wir, unsere eigene Geschichte sei wahr. Die Politik der Unausweichlichkeit ist ein intellektuelles Koma, in das wir uns selbst versetzt haben. Solange es einen Wettstreit zwischen kommunistischem und kapitalistischem System gab und solange die Erinnerung an Faschismus und Nationalsozialismus lebendig war, mussten die Amerikaner der Geschichte zumindest ein wenig Beachtung schenken und sich die Begriffe bewahren, mit deren Hilfe sie sich alternative Zukunftsentwürfe vorstellen konnten. Doch sobald wir die Politik der Unausweichlichkeit akzeptiert hatten, gingen wir davon aus, Geschichte spiele keine Rolle mehr. Wenn alles in der Vergangenheit durch eine bekannte Entwicklung gesteuert wird, dann besteht keinerlei Notwendigkeit, sich mit den Einzelheiten zu beschäftigen. Das Einverständnis mit der Unausweichlichkeit verengte die Art und Weise, wie wir im 21. Jahrhundert über Politik redeten. Sie engte die politische Debatte ein und erzeugte tendenziell Parteiensysteme, in denen eine politische Partei den Status quo verteidigte, während die andere zu allem nur Nein sagte. Wir lernten davon zu reden, es gebe zur grundsätzlichen Ordnung der Dinge keine Alternative. Eine Empfindung, die der litauische Politologe Leonidas Donskis und der Soziologe Sigmund Baumann als Liquid Evil, als flüchtiges Übel bezeichnet haben. Sobald die Unausweichlichkeit als selbstverständlich galt, wurde Kritik tatsächlich zu einer heiklen Angelegenheit. Was wie eine kritische Analyse wirkte, ging oft davon aus, der Status quo lasse sich im Grunde nicht verändern und verstärkte ihn damit indirekt. Manche sprachen kritisch vom Neoliberalismus, von dem Gefühl, die Idee des freien Marktes habe irgendwie alles andere verdrängt. Das war durchaus richtig, doch allein die Verwendung des Wortes war üblicherweise ein Kotau vor einer unveränderlichen Hegemonie. Andere Kritiker sprachen von der Notwendigkeit der Disruption, ein Begriff, den sie aus der Analyse technischer Innovationen entlehnten. Auf die Politik angewandt, impliziert auch er, dass sich nichts wirklich verändern lässt, dass das Chaos, das uns in Aufregung versetzt, letztlich von einem selbstregulierenden System absorbiert werden wird. Der Flitzer, der nackt über einen Fußballplatz läuft, unterbricht und stört das Spiel ohne Zweifel, aber die Spielregeln verändert er nicht. Der ganze Begriff der Disruption hat etwas Adoleszentes an sich. Nachdem die Jugendlichen ein Chaos angerichtet haben, so seine Annahme, werden die Erwachsenen kommen und sauber machen. Doch es gibt keine Erwachsenen. Dieses Chaos ist allein unsere Sache. Die zweite antihistorische Art, die Vergangenheit zu betrachten, ist die Politik der Ewigkeit. Wie die Politik der Unausweichlichkeit vollführt auch die Politik der Ewigkeit eine historische Maskerade, allerdings eine ganz andere. Sie beschäftigt sich mit der Vergangenheit, aber auf eine selbstbezogene Art, ohne jedes wirkliche Interesse an den Fakten. Ihre Stimmung ist eine Sehnsucht nach vergangenen Augenblicken, die nie wirklich passierten, aus Zeiten, die in Wirklichkeit verheerend waren. Ewigkeitspolitiker vermitteln uns die Vergangenheit als einen riesigen, nebelumflorten Hof voller unentzifferbarer Denkmäler, die an die Nation als Opfer erinnern und alle gleichermaßen weit weg von der Gegenwart und gleichermaßen geeignet für Manipulationen sind. Jeder Verweis auf die Vergangenheit scheint einen Angriff irgendeines äußeren Feindes auf die Reinheit der Nation zu beinhalten. Nationalpopulisten sind Ewigkeitspolitiker. Ihr bevorzugter Bezugspunkt ist die Epoche, als die demokratischen Republiken überwunden und ihre nationalsozialistischen und sowjetischen Rivalen unaufhaltsam zu sein schienen, die 1930er Jahre. Diejenigen, die sich für einen Brexit aussprachen, also den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, träumten von einem britischen Nationalstaat, obwohl ein solcher nie existiert hat. Es gab ein britisches Empire und dann gab es Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union. Der Schritt, aus der Europäischen Union auszutreten, ist kein Schritt zurück auf festen Boden, sondern ein Sprung ins Unbekannte. Als britische Richter zu dem Ergebnis kamen, für den Brexit bedürfe es einer Parlamentsabstimmung, bezeichnete eine Boulevardzeitung sie auf beklemmende Weise als Volksfeinde, ein stalinistischer Begriff aus den Schauprozessen der 1930er Jahre. Der Rassemblement National in Frankreich drängt die Wähler Europa im Namen eines imaginären französischen Nationalstaats der Vorkriegszeit abzulehnen. Doch Frankreich hat ähnlich wie Großbritannien in der neueren Geschichte nie ohne entweder ein Großreich oder ein europäisches Projekt existiert. Auch führende Politiker in Russland, Polen und Ungarn verweisen mit ähnlichen Gesten auf ein leuchtendes Bild der 1930er Jahre. Ein amerikanischer Präsident benutzte die Parole America First. So hieß eine isolationistische Organisation, welche die Vereinigten Staaten davon abzuhalten versuchte, gegen das nationalsozialistische Deutschland in den Krieg zu ziehen. Steve Bannon versprach eine Politik, die so aufregend wie die 1930er Jahre sein werde. Wann genau war das wieder in der Ankündigung »Make America Great Again«? Es ist leider das gleiche wieder, das wir in »Nie wieder« finden. Ein Präsident beschrieb einen Regimewechsel im Stile der 1930er Jahre als erstrebenswert. Wissen Sie, was die Lösung ist, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, wenn das ganze Land zur Hölle geht und alles eine Katastrophe ist? Was wir brauchen, so glaubte er, sind Unruhen, um dorthin zu kommen, wo wir einmal waren, als wir groß waren. Er konnte dieses Szenario 2020 nicht wirklich in Gang setzen, aber das lag nicht daran, dass er es nicht versucht hätte. In der Politik der Ewigkeit verhindert die Verführung durch eine mythisierte Vergangenheit, dass wir über mögliche Zukunftsentwürfe nachdenken. Die Gewohnheit, sich in der Opferrolle einzurichten, lähmt den Impuls zur Selbstkorrektur. Da sich die Nation eher über die ihr innewohnende Tugendhaftigkeit als über ihr Zukunftspotenzial definiert, wird Politik zu einer Diskussion über Gut und Böse und nicht über mögliche Lösungen für reale Probleme. Da die Krise von Dauer ist, herrscht immer ein Gefühl des Notstands. Eine Zukunftsplanung erscheint angesichts dessen unmöglich oder sogar illoyal. Wie können wir überhaupt nur an Reformen denken, wenn der Feind stets vor der Tür steht? Wenn die Politik der Unausweichlichkeit wie ein Koma ist, so ist die Politik der Ewigkeit wie Hypnose. Wir starren auf den Strudel des endlos kreisenden Mythos, bis wir in einen Trancezustand verfallen, und dann tun wir auf Anweisung eines Führers etwas Schockierendes. Die Gefahr, vor der wir jetzt stehen, ist ein Übergang von der Politik der Unausweichlichkeit zur Politik der Ewigkeit. Von einer naiven und mangelhaften Form von demokratischer Republik zu einer konfusen und zynischen Form von faschistischer Oligarchie. Die Politik der Unausweichlichkeit ist schrecklich anfällig für die Art von Schock, den sie soeben erlitten hat. Wenn etwas den Mythos erschüttert, wenn unsere Zeit aus den Fugen gerät, drängen wir darauf, unsere Erfahrungen auf irgendeine andere Weise zu organisieren. Der Weg des geringsten Widerstands führt unmittelbar von der Unausweichlichkeit zur Ewigkeit. Wer einst geglaubt hat, am Ende werde alles gut werden, der lässt sich auch davon überzeugen, dass am Ende nichts gut wird. Wer einst nichts getan hat, weil er den Fortschritt für unausweichlich hielt, kann weiterhin untätig bleiben, weil er glaubt, die Zeit bewege sich in wiederkehrenden Zyklen. Beide Positionen, Unausweichlichkeit und Ewigkeit, sind antihistorisch. Das Einzige, das zwischen ihnen steht, ist die Geschichte selbst. Die Geschichte ermöglicht es uns, Muster zu erkennen und Urteile zu fällen. Sie skizziert für uns die Strukturen, innerhalb derer wir nach Freiheit streben können. Sie offenbart Momente, von denen jeder anders und doch keiner völlig einzigartig ist. Wenn man einen Moment versteht, so erkennt man die Möglichkeit, Mitschöpfer eines anderen Moments zu sein. Geschichte erlaubt uns, verantwortlich zu sein. Nicht für alles, aber für etwas. Der polnische Dichter Czesław Miłosz war der Ansicht, eine solche Vorstellung von Verantwortung wirke Einsamkeit und Gleichgültigkeit entgegen. Geschichte verschafft uns die Gesellschaft derer, die mehr als wir getan und erlitten haben. Indem wir die Politik der Unausweichlichkeit akzeptiert haben, haben wir eine Generation ohne Geschichte großgezogen. Wie wird diese junge Generation jetzt reagieren, da das Versprechen der Unausweichlichkeit offenkundig gebrochen wurde? Möglicherweise werden sie von der Unausweichlichkeit in die Ewigkeit rutschen. Es ist zu hoffen, dass sie stattdessen zu einer historischen Generation werden könnten, welche die Fallen der Unausweichlichkeit und der Ewigkeit, die ältere Generationen gelegt haben, beseitigt. Eins ist sicher: Wenn junge Menschen nicht anfangen, Geschichte zu machen, werden Politiker der Ewigkeit und der Unausweichlichkeit die Geschichte zerstören. Und um Geschichte machen zu können, werden junge Amerikaner einiges wissen müssen. Das ist nicht das Ende, sondern ein Anfang. Die Zeit ist aus den Fugen. Fluch der Pein, muss ich sie herzustellen geboren sein. So spricht Hamlet. Doch er fügt hinzu: Nun kommt, lasst uns zusammen gehen. Sie hörten Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand, von Timothy Snyder, aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Wirtensohn. Gesprochen von Ulrich Mattes. Ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck.